Die Gruppe 47. Zwei Jahrzehnte deutscher Literatur von Heinz Ludwig Arnold. Als in vielen Medien der 50. Geburtstag der Gruppe 47 gefeiert wurde, 1997, erinnerte sich auch Günter Grass an seinen ersten Auftritt dort. Das war im Frühjahr 1955. Und ich war damals Schüler bei Karl Hartung am Steinplatz in der Hochschule für Bildende Künste, also Bildhauer und Grafiker, und kannte eigentlich nur Bildhauer und Grafiker, schrieb aber schon Gedichte. Und diese Gedichte haben meine Frau und meine Schwester eingereicht für einen Wettbewerb des Süddeutschen Rundfunks, und ich bekam den 3. Preis. Und kam, es war mein erster Flug von Berlin nach Stuttgart und zurück, wieder in Berlin an. Wir lebten damals in einer Kellerwohnung in der Königsallee und fand dort ein Telegramm vor. Gruppe 47 tagt, Haus Ruppes, Rubenhorn, bitte kommen, Manuskript mitbringen. Und ich bin dann da hingefahren und die machten gerade eine Kaffeepause und ich setzte mich an einen freien Platz. Da kam eine Kellnerin auf mich zu und sagte, sind Sie auch Dichter? Ich sagte, ja. Und dann bekam ich also auch Streuselkuchen und Kaffee. Und dann kam der Richter auf mich zu und sagte, sind Sie der, der mir empfohlen wurde? Wie war nochmal der Name? Ja, gut. Jemand aus der Jury hatte mich empfohlen, er ist darauf eingegangen. Und dann war ich in diesem Kreis und hörte, wie jemand las etwas vor. Das fand ich literarisch ganz interessant. Und dann fielen sie über ihn her und es blieb wenig übrig. Und dann las eine Frau, die kannte ich, erstens kannte ich Texte von ihr und ihr Ansehen war mir auch vertraut durch damals schon eine Spiegelnummer, Titelnummer, das war Ingeborg Bachmann. Und die hatte Mühe mit dem Manuskript und immer fielen ihr die Haare vor die Augen und sie war kurz vorm Weinen. Und ich dachte, das ist ein wichtiger Impuls, wenn sie die auch so zerreißen, dann meldest du dich zu Wort. Aber die wurde nicht zerrissen, es ging immer mehr so. Also Ingeborg Bachmann hat sich verändert gegenüber der letzten Lesung. Nein, sie ist sich treu geblieben, hieß es. Und es ging so hin und her, es kam so ein Ritual der Kritik hinein. Ich hörte zum ersten Mal den mit mir gleichaltrigen Jungen, ich war 27 Jahre alt, Joachim Kaiser sprechen und war erstarrt vor Bewunderung, wie jemand so fließend und die Zitate kamen ihm und er konnte eloquent reden, etwas ostpreußisch, was wieder anheimelte. Und dann kam ich ran, musste relativ kurz, habe Gedichte gelesen und war danach umringt von Verlegern, die flüsterten so Wunderworte wie Fischer Verlag und Surkamp Verlag. Und ich dachte, jetzt bricht das goldene Zeitalter ein, aber ich war auch misstrauisch. Man sprach von einem neuen Ton etc. Sowas sagt sich leicht. Und als ich dann von der Tagung weg wollte, stand draußen jemand, der sich ein Taxi gerufen hatte und sagte, wo wollen Sie hin? Ich nannte ihm meine Adresse und ich setzte mich ins Taxi. Und als wir dann losfuhren, sagte Höllerer mein Name. War mir kein Begriff. Ich werde einige von den Gedichten drucken. Ich sagte mir, rede du mal. Der war der Einzige. Von den anderen Verlagen habe ich lange nichts mehr gehört, bis dann der Luchterhand Verlag kam. Und ein Jahr später kam dann mein erster Gedichtband. Aber die wirklich literarische erste Adresse war für mich Walter Höllerer. Das, worüber Günter Grass da so erinnerungsselig berichtet, war sein erster Besuch bei der Gruppe 47. Diese längst legendäre Schriftstellergruppe entstand, daher ihr Name, im Jahre 1947. 20 Jahre lang trafen sich ihre Mitglieder unter der Ägide Hans-Werner Richters, anfangs zweimal, dann einmal jährlich, um aus ihren literarischen Arbeiten vorzulesen und einander zu kritisieren. 1967 war dann plötzlich Schluss. Hans-Werner Richter lud nicht mehr ein. Und so plötzlich, wie sie entstanden war, hörte die Gruppe 47 auf zu existieren. Ohne freilich je ganz zu verschwinden aus der deutschen Literatur. Thank you. Gruppe 47 hat in der deutschen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine deutliche Spur hinterlassen. Zwei Nobelpreisträger, Heinrich Böll und Günter Grass, wurden als erste und schon ganz am Anfang ihrer literarischen Karriere mit dem Preis der Gruppe 47 ausgezeichnet. Bis zum Anfang des neuen Jahrhunderts und noch etwas darüber hinaus bestimmten und bestimmen Kritiker aus der Gruppe 47 wie Marcel Reich-Ranicki, Joachim Kaiser, Helmut Karasek, Reinhard Baumgart, Walter Jens und Fritz J. Radatz die literarische Debatte entscheidend mit. Und um die wichtigsten Autoren der Gruppe 47 werden noch immer die spektakulärsten Schlachten im deutschen Feuilleton- und Literaturbetrieb geschlagen. Um Günter Grass und Martin Walser, aber auch um und mit Hans Magnus Enzensberger und Peter Rühmkorff. Auch Ilse Eichinger, Siegfried Lenz, Dieter Wellershoff, Gabriele Wohmann, Peter Hertling, Jürgen Becker, Peter Handke, Peter Bixel, Günter Kunert, F.C. Delius, Karl Amery, Ingrid Bachher, Ernst Augustin und viele andere, die zur Gruppe 47 gerechnet werden, markieren die deutsche literarische Landschaft auffällig mit. Sodass noch in den 80er Jahren zuweilen jüngere Schriftsteller über die immer noch beherrschende Rolle der, kurz gesagt, Gruppe 47 Literatur klagten. Und als Hans Magnus Enzensberger 1989 in einem Rundschlag gegen die Lyrik der 80er Jahre ausholte, schrieb er: Selbst die bescheidene deutsche Nachkriegsliteratur kommt einem gemessen an dem, was heute der Fall ist, geradezu glanzvoll vor. Eich und Bachmann, Bobrowski und Celan, Rühmkorff und Jandl. Das waren allesamt Autoren der Gruppe 47. Und am letzten Tage der alten Bundesrepublik, am 2. Oktober 1990, stand unter einem groß aufgemachten Bild, das die Gruppe 47 bei einer Tagung in Berlin zeigte, der Satz: Bis zuletzt und ungeachtet aller Veränderungen wurzelte die Identität des Landes in den Texten des Jahres 1960. Auf andere Weise hat das Hermann Kinder formuliert, als er damals auf den Vorwurf antwortete, die Literatur der 80er Jahre sei zusammenhanglos, disparat, gebe kein prägendes Bild ab. Er hat damit die geschichtlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Gründe angesprochen, aus denen die Gruppe 47 entstanden ist und mit denen sie so bedeutend werden konnte. Die Bedeutung der Literatur der Gruppe 47 hat Bedingungen der Homogenität gehabt, die historisch nicht wiederholbar sind. Die feste Einbindung der Literatur in den Meinungsbildungsprozess und einen oppositionellen Konsens, der sich aus der Ablehnung obsoleter Mentalitäten, insbesondere der mangelnden Überwindung des faschistischen Erbes, ergab. Der Meinungsstreit über die Gruppe 47 unter den noch jüngeren Autoren ist selbst ziemlich disparat und reicht von begeisterter über skeptische Zustimmung bis zur vehementen Ablehnung, wie sie zum Beispiel Maxim Biller geäußert hat. Die Gruppe 47 war ein Kleinbürgerstammtisch, eine Art entnazifizierte Reichsschrifttumskammer, eine Vereinigung ehemaliger Nazi-Soldaten und HJler, von denen kein einziger Kraft gehabt hatte, zuzugeben, dass er für Hitler getötet oder zumindest gehasst hat. Diese Söhne waren genauso verlogen, apodiktisch und kleinbürgerlich ängstlich wie ihre Väter. Und sie sprachen über Literatur wie jene über das Wirtschaftswunder. Stolz, ironielos und ohne Selbstzweifel. Auch Billers Urteil scheint stolz, ironielos und ohne Selbstzweifel gesprochen. Vor allem aber ist es ein Urteil aus unendlicher Distanz. Unberührt vom Geruch der 50er und 60er Jahre, aber genährt vom Wissen späterer Zeit. Denn natürlich hatten die Schriftsteller, die sich 1947 in der Gruppe 47 zusammenfanden, eine Vergangenheit innerhalb des Dritten Reiches. Sie hatten sogar meist belanglose Texte geschrieben und waren unter Hitlers Befehl in den Krieg gezogen. Erst viel später, als die aktive Gruppe 47 längst Geschichte war, fielen Schatten auf die Biografien einiger ihrer Mitglieder. So hatte Günter Eich ein Hörspiel im narzisstischen Zeitgeist geschrieben. Alfred Anders hatte sich bei der Reichsschrifttumskammer angebiedert, indem er ihr die Trennung von seiner jüdischen Frau mitteilte und so weiter. Erst spät kam in den Blick, dass sich die Autoren der Gruppe zwar viel mit Krieg und Nachkriegszeit beschäftigt hatten, die Vernichtung des europäischen Judentums aber kein Thema für sie war in den 50er Jahren. Und dass sich die Kriegsteilnehmer fast gar nicht mit ihrer eigenen Rolle in Krieg und Drittem Reich auseinandergesetzt haben, mit wenigen Ausnahmen. Eine war Heinrich Böll. Ja, dass die Gruppe die aus dem Exil heimgekehrten Schriftsteller eher abgelehnt hat als akzeptiert. All diese Vorwürfe sind verständlich, ja sogar berechtigt und treffen doch nicht ins Zentrum der Gruppe, die ja vor allem auch ein Kind ihrer Zeit, der Nachkriegszeit war. Belastet mit anderen Fragen als diesen, auf die sie damals schon deshalb noch keine Antworten geben konnten, weil sie nicht einmal die Fragen dafür gefunden hatten. Diese jungen Schriftsteller waren versehrt von einer Gesellschaft, der sie doch entstammten, beseelt vom Wunsch, sich in eine unbelastete Zukunft hineinzuentwickeln. Weshalb das Schlagwort vom Nullpunkt nicht so sehr eine Beschreibung der Lage als ein Wunsch gewesen ist, verbunden immerhin mit der Verpflichtung, zu einer Zukunft beizutragen, die sich ihrer historischen Schuld zu stellen hätte. Wie unmittelbar und in dieser Unmittelbarkeit naiv diese Generation selbst ihre Anfänge nach dem Krieg gesehen hat, erzählte zum 50. Jahrestag der Gruppe 47 der Verleger Heinz Friedrich, der schon bei der ersten Tagung dabei gewesen war. Man muss sich ja mal vorstellen, wir waren damals 20, 22, 24 Jahre, die Älteren waren dann um die 30 herum. Wir, die wir 24 waren, wir waren 1933 11 Jahre alt. Wir haben überhaupt nichts von einer literarischen Welt, die außerhalb der uns zugänglichen gelegen hat, gewusst. Wir kamen nach 45 ausgespuckt von der Weltgeschichte, gekämpft für eine Sache, von der wir zum Schluss auch nicht mehr glaubten, dass sie die unsere war, aber für die wir mal angetreten waren, weil wir von unseren Vätern wussten, man tut seine Pflicht für das Vaterland und das muss man genauso tun, wie man Steuer bezahlt, muss man einen Wehrdienst ableisten. So sind wir in den Krieg gekommen, so haben wir diesen Krieg erlebt und dann sind wir ausgespuckt worden und haben nach neuen Ufern gesucht. Es ging damals ums Zurechtfinden in einem zerstörten Land. Für viele um die nackte Existenz, noch nicht um ein distanziertes und zielgerichtetes Problembewusstsein gegenüber der Geschichte. Das entwickelte sich erst später. Und schon für jene Autoren, die nur ein paar Jahre jünger waren, aber erst Mitte der 50er Jahre in die Gruppe kamen, stellte sich die Gruppe 47 als etwas ganz anderes dar. Als Ort der Literatur, wie ihn Günter Grass rückblickend für sich beschrieben hat. Ich glaube, das Grundlegende war, dass die Autoren, wie auch heute, in Deutschland und im deutschsprachigen Bereich, das war ja Hans-Werner Richters Verdienst, dass er keine bundesrepublikanischen Lesungen gemacht hat. Sie kamen aus dem gesamten deutschsprachigen Bereich, eben auch aus der DDR, wenn sie eine Einreise bekamen, was selten genug der Fall gewesen ist. Und diese Autoren, die zerstreut in der Provinz lebten, denen wurde einmal im Jahr ersatzweise so etwas wie eine literarische Hauptstadt geboten. Man konnte sich informieren, was der andere arbeitete. Für mich war das ein Stück Schule auch. Und etwas anderes noch, was von Hans-Werner Richter ausging, was vielleicht mit einer Erklärung ist, warum es nie wieder so etwas gegeben hat für eine Gruppe 47. Es gab keine Grundsatzdiskussionen, was sehr heilsam war für die ganze Veranstaltung. Der Autor durfte sich nicht verteidigen, was vielen Autoren schwer gefallen ist, auch mir manchmal. Aber es geschah zum Schutz des Autors. Der angegriffene Autor ist immer in einer schlechten Position, alleine auf diesem von der Presse sogenannten elektrischen Stuhl saß. Und er hat uns etwas unter der Hand beigebracht, jedenfalls ich habe es so empfunden, was ich Toleranz nennen möchte. Ich jedenfalls habe davon viel profitiert. So war die Gruppe für jeden, der an ihr mitgewirkt hat, etwas anderes, jeweils von seiner Person her gesehen oder aus einer je anderen Zeit. Ein Grund mehr, sich diese Zeit in vielen Stimmen, die sie repräsentieren, heraufzurufen, sich zu erinnern. Als ein Motto über dieser Erinnerung an die Gruppe 47 könnte stehen, was die Vielfalt solcher Urteile aus der zeitlichen Distanz vorausahnend Hans-Werner Richter einmal zu Barbara König, einem Mitglied der Gruppe, gesagt hat. Du wirst es nicht für möglich halten, wie sich ein Gegenstand allein durch die Darstellung verändert. Auch wenn alles stimmt, was da berichtet wird, ganz stimmt es dann doch wieder nicht. In 50 Jahren wird kein Mensch mehr eine Ahnung haben, was die Gruppe 47 wirklich war. Was war sie denn nun wirklich, diese Clique von Schriftstellern? Dieses Phänomen des Literaturbetriebs der 50er und 60er und späterer Jahre. Dieses undefinierbare Wesen, das 20 Jahre lang, oder wie lange eigentlich wirklich, von Hans-Werner Richter berufen und moderiert wurde. Die ganze Gruppe 47 war vielleicht Politik. Das ist eine Auffassungssache. In der Literatur gibt es solche Bewegungen nicht, die bis in alle Ewigkeit bestanden haben. Nicht denken Sie an den Göttinger Hainbund oder an das oder Junge Deutschland oder an den Kreis der Romantiker und so weiter. Das war mir vollkommen klar, dass wir von der Zeit abhängen, nicht? Dass wir zeitbedingt sind. Und aber es ist ein bisschen leichter, etwas zu entstehen zu lassen, also es, nicht zu gründen. Ich hasse das Wort gründen, es ist nichts gegründet worden. Aber es ist sehr schwer, damit wieder aufzuhören. Mhm. Wenn das berühmt geworden ist und es läuft da und läuft und läuft, die alles wieder hin. Ja. Ja, und dann habe ich immer gesucht nach dem richtigen Absprung. Und ich habe den Absprung gefunden, mir waren die Umstände immer günstig gesonnen. Und der Gruppe 47. Angefangen hatte das alles ja nicht literarisch, sondern politisch-publizistisch. Mit der Zeitschrift Der Ruf. Unabhängige Blätter der jungen Generation. Sie war mit Hilfe der amerikanischen Besatzungsmacht gegründet worden. Ihre erste Ausgabe erschien am 15. August 1946. Von da an kam sie alle 14 Tage heraus. Sie wurde redigiert und geschrieben von einer Gruppe junger Deutscher, angehender Publizisten, von denen einige sich aus amerikanischen Kriegsgefangenenlagern bereits kannten, wo sie eine Zeitschrift des gleichen Titels gemacht hatten. Die meisten von ihnen trafen sich damals, kurz nach dem Kriege, bei Walter Kolbenhoff in der Münchner Schellingstraße 48. Ein Kreis von Freunden, die sich für ein neues, demokratisches, sozialistisches und parlamentarisches Deutschland engagierten. Kolbenhoff arbeitete mit Alfred Anders unter der Leitung Erich Kästners im Feuilleton der von den Amerikanern geführten Neuen Zeitung. Doch Anders suchte nach eigenen Publikationsmöglichkeiten. Über Kolbenhoff bekam er Verbindung zu Hans-Werner Richter. Richter hatte in den 20er Jahren als Buchhändler gearbeitet, war zeitweilig Kommunist gewesen und als die Nazis die Macht in Deutschland übernahmen, in die Illegalität geraten. Danach hatte er wieder als Buchhändler und im Verlagswesen gearbeitet und war 1940 zur Wehrmacht eingezogen worden. Am Monte Cassino geriet er 1943 in amerikanische Kriegsgefangenschaft und war im berühmten amerikanischen Fort Kearney Redakteur der Zeitschrift deutscher Kriegsgefangener in den USA, Der Ruf, in deren Folge sie nach ihrer Entlassung die deutsche Zeitschrift gleichen Titels gründeten. Beide, Richter und Anders, bestimmten von Anfang an die politische Linie des Blattes. Dazu Alfred Anders und anschließend Walter Kolbenhoff. Wir haben uns schon in amerikanischer Kriegsgefangenschaft kennengelernt. Er und ich haben diese zentrale Zeitung für die deutschen Kriegsgefangenen in Amerika, die auch schon Der Ruf hieß, herausgegeben und bekamen dann von den Amerikanern in München die Lizenz, eine Zeitung mit dem gleichen Titel in Deutschland herauszubringen. Wir machten dieses Blatt unter dem Aspekt der Freiheit. Also, dass man in Deutschland sagen konnte, was man zu sagen für nötig hielt. Und das hat auch eingeschlossen die Kritik an der Besatzungsmacht. Der Ruf war einige Zeit lang fast das einzige Blatt in Deutschland, das Kritik nicht nur an der jüngst vergangenen deutschen Geschichte übte, sondern auch an der Besatzungsherrschaft. Die Auflage war ungeheuer, der Widerhall war ungeheuer, das muss ich sagen. In der deutschen Nachkriegszeitungs- und Zeitschriftengeschichte hat es so etwas noch nie gegeben. Wir haben einen Ton getroffen, von dem alle betroffen waren. Und wir kriegen ja so viele Schriften von jungen Leuten, Studenten oder was weiß ich, die aus dem Krieg auch nach Hause gekommen waren. Wir sollten eine neue Partei gründen, die Rufpartei, was natürlich Quatsch war, denn wir hatten die Nase voll von den Parteien. Wir wollten also idealistisch kämpfen, das ist es. Es gab zwei zentrale rote Fäden, die sich durch die Zeitschrift zogen. Das eine war die Idee, Deutschland, also das künftige Deutschland, müsse eine Brücke zwischen Ost und West bilden. Die zweite Sache war die, dass wir sagten, Sozialismus. Wir sind für ein sozialistisches Deutschland eingetreten, das außen- und innenpolitisch als Brücke zwischen den Westmächten und der Sowjetunion dienen solle. Und das natürlich nun geäußert im Moment des Beginns des Kalten Krieges, den wir aber, Richter und ich, damals noch gar nicht so scharf gesehen haben. Das war natürlich vielleicht journalistischer Wahnsinn. Und aus diesen Gründen passte eine Zeitung mit dieser Linie überhaupt nicht in das damalige publizistische Konzept, und aus diesem Grunde wurde sie abgewürgt. Häufig setzten sich die Rufredakteure bei ihrer Arbeit zwischen alle Stühle. Sie opponierten gegen die selbstherrlichen Übergriffe der Besatzungsmacht, die mit den demokratischen Prinzipien, die sie den Deutschen beibringen wollte, wenig übereinstimmten, und provozierten so den ungewünschten Beifall deutscher Nationalisten. Sie kritisierten parteipolitische Egoismen, die sich schon früh zeigten. Sie wandten sich heftig gegen einen vulgären Marxismus, der sich in der damaligen Ostzone im Gefolge des vom Ruf attackierten Stalinismus etablierte. Hans-Werner Richter selbst berief sich immer wieder auf die Position einer heimatlos gewordenen Linken, die sich in den bestehenden großen Parteien nicht wiederfinde und deshalb eigene, individuelle Wege gehen müsse. Als geistige Elite sollte sie die Politik erklären und kommentieren und kritisieren, sollte sich aber von den Parteien fernhalten und nicht handelnd in die Politik eingreifen. Politische Mandate, die einigen Rufredakteuren, zum Beispiel von der SPD, angeboten wurden, schlugen sie aus. Solche Enthaltsamkeit, verbunden mit dem Anspruch auf die radikale Kritik der bestehenden oder erst sich entwickelnden politischen Strukturen, wurde den Rufredakteuren von den Amerikanern als nihilistische Haltung vorgeworfen. Sie wurden deshalb einige Male verwarnt. Die letzte Nummer des Ruf unter der Herausgeberschaft von Alfred Andersch und Hans-Werner Richter erschien am 1. April 1947. Dazu Hans-Werner Richter. April 1947. 14 Tage sind vergangen. Alfred Andersch ist noch immer in Hamburg. Er weiß nichts oder nur wenig von den Gefahren, die dem Ruf drohen. Ich habe die letzte Nummer so hergestellt wie alle vorhergehenden. Es ist die 17. Nummer. Ich habe die Artikel der Mitarbeiter nicht verändert. Es wäre mir wie eine Zensur vorgekommen, und nichts ist mir mehr zuwider als Zensur, ganz gleich, ob ich Zensor oder Zensierter bin. Mein Leitartikel trägt die Überschrift »Der Sieg des Opportunismus« und in einer Glosse, die sich gegen den Angriff einer Jugendzeitschrift in der Ostzone wendet, mache ich mich über marxistisches Grundschuldenken lustig. Die ganze Nummer ist von einer unabhängigen, scharfen Linkstendenz. Abgrenzung gegenüber einem dogmatischen, veralteten Marxismus einerseits und Forderung nach einem vereinten, sozialistischen Europa andererseits. Aber die Grundtendenz ist pessimistisch. Es ist die Verzweiflung über den sich ausbreitenden Opportunismus, der alles zu zersetzen beginnt. Ich sitze in der Redaktion. Vor mir liegen die Umbruchbögen dieser Nummer 17. Ich weiß noch nicht, dass sie die letzte, nicht mehr veröffentlichte sein wird. Alle Artikel sind mit roter Tinte bearbeitet. Ganze Passagen sind gestrichen. Andere Absätze sind mit Fragezeichen versehen. Sätze eliminiert, deren Streichung klar eine Tendenzverschiebung bedeutet. Was übrig bleibt, ist ein Anderruf. Ein sanfter, bescheidener, opportunistischer Ruf, ganz im Sinne der Militärregierung. Ich weiß nicht, wer diese Zensur vorgenommen hat. Ich erfahre es auch nicht. Es können die Vertreter der Militärregierung sein, aber es ist auch möglich, dass diese Umbruchbögen dem alliierten Kontrollrat in Berlin vorgelegen haben, der noch immer die Kontrolle über ganz Deutschland ausübt. Ich kann mir eine Demarche der Sowjets vorstellen, aber es sind Annahmen, vielleicht Fantasien. Was bleibt es dies? Ich kann diese Nummer nicht so herausgehen lassen und ich will und werde sie nicht mit meinem Namen decken. Noch weiß ich nicht, wie Alfred Anders reagieren wird. Ich bin überzeugt, er kann und wird nicht anders handeln. Schon der nächste Tag bringt Klarheit. Wir stehen vor den verschlossenen Türen unserer eigenen Redaktion, die Mitarbeiter, die Sekretärin, ich und etwas später auch Alfred Anders, der zurückgekommen ist. Er liest auf einem Treppenabsatz die zensierten Umbruchbögen und reagiert wie ich. Nein, sagt er, das geht nicht, das können wir nicht. Er ist empört. Wenig später kommt es zu einem Treffen mit dem Lizenzträger. Er teilt uns mit, dass die Amerikaner unser Ausscheiden als Herausgeber verlangen. Andernfalls wäre der Ruf eingestellt. Mit anderen Worten, die Lizenz dem Lizenzträger entzogen. Der Ruf erschien nun unter der Leitung Erich Kubis noch bis zum Ende des Jahres 1947. Nie wieder erreichte er die klare Entschiedenheit, nie auch die hohen Auflagen, die er unter Andersch und Richter hatte, und nie seine alte Bedeutung. Hans-Werner Richter wollte die jungen Autoren und Publizisten, die für den Ruf geschrieben hatten, zusammenhalten. Zu gering waren damals für sie die Möglichkeiten, sich öffentlich zu Wort zu melden. Er entwickelte das Konzept für eine neue Zeitschrift, an der vor allem die engen Mitarbeiter des Ruf wieder mitwirken sollten. Alfred Anders und Wolf-Dietrich Schnurre, Walter Kolbenhoff und Wolfgang Bechler, auch Günter Eich. Der Titel der Zeitschrift: Der Skorpion. Das erste Heft des Skorpion sollte im Januar 1948 erscheinen. Um dieses Heft vorzubereiten, die dafür geschriebenen Manuskripte einander vorzulesen und zu kritisieren, aber eben auch, um im Freundeskreis gesellig zusammen zu sein, zu wandern, zu schwimmen und gemeinsam zu essen und zu trinken, lud Hans-Werner Richter für Anfang September 1947 16 ehemalige Ruf- und nun potenzielle Skorpion-Mitarbeiter zu einem Treffen auf dem Lande ein. Die Lyrikerin Ilse Schneider-Lengjell hatte dafür ihr Haus am Bannwaldsee in der Nähe von Füssen zur Verfügung gestellt. Dort entstand am 6. und 7. September aus einem Kreis, der, wie Walter Kolbenhoff sich erinnert, schon längst existierte, die Gruppe 47. Es gab die Gruppe 47 eigentlich schon lange vor ihrer Gründung. Sie wurde auch nicht gegründet, wir kamen zusammen. Das war so, ich war der Einzige, der eine Wohnung hatte in München. Ich war Redakteur bei der Neuen Zeitung, dieser großen amerikanischen Zeitung. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Und hatte eine Wohnung als Redakteur bekommen. Und da traf sich so ziemlich alles, was nach München kam und was in München war. Aber wir hatten einen Freundeskreis schon vorher. Richter, Anders, Schnurre und verschiedene andere. Und wir trafen uns gelegentlich, bis Richter auf die Idee kam, es war, nachdem der Ruf verboten war, dass wir einfach zusammenkommen sollten und uns zusammensetzen und diskutieren über unsere Artikel, die wir geschrieben hatten für den Skorpion. Die wollten wir dann diskutieren und vielleicht auch kritisieren. Im Bannwaldsee angekommen, sahen wir das Haus, in dem wir schlafen sollten alle. Ein einsam am See gelegenes kleines Haus. Wie wir die Nacht verbracht haben, weiß ich nicht. Die meisten schliefen auf dem Boden, Richter als Häuptling natürlich Christian Bett. Aber wir schliefen sozusagen auf dem Boden. Dann kam das zweite Problem. Schlecht ausgeschlafen, hungrig, immer noch müde, wollten wir frühstücken. Was? Da hatte Frau Schneider-Lengel für gesorgt. Die war schon um 4 Uhr aufgestanden, auf den See rausgerudert und hatte Hechte und solche Sachen, Barsche und ich weiß nicht, wie die Fische heißen, gefangen, die wurden gebraten. Und dann aß mal jeder ein Stück Fisch. Das war unser das erste Frühstück der Gruppe 47. Und Hans-Werner Richter war von da an, wie selbstverständlich, ihr Häuptling. Was aber machte das Besondere dieser Anfänge der Gruppe 47 eigentlich aus? Jener Gruppe von jungen Schreibern, die damals ja noch nicht so hieß, jenes Besondere, das dann über Jahre hinweg den Geist dieser Gruppe prägte. Hans-Werner Richter über das Treffen am Bannwaldsee. Am Spätnachmittag beginnt die erste Besprechung. Es ist eine Art Redaktionssitzung. Im Mittelpunkt steht die in Vorbereitung befindliche literarische Zeitschrift Der Skorpion, für die ich noch keine Lizenz besitze. Die Besprechung wird von mir geleitet. Ich bin der Einlader zu diesem Treffen und für die ehemaligen Mitarbeiter des RUF auch immer noch dessen Herausgeber. Sorgen wir im Kreis herum auf dem Fußboden in Ilse Schneider-Lengiels Wohnstube, manche mehr liegend als sitzend, hören zu, angestrengt, konzentriert, und nur selten geben wir unsere Zustimmung oder unserem Missfallen durch Kopfnicken, Lachen oder irgendwelchen Gesten Ausdruck. Es gibt keine Zwischenrufe, keine Zwischenbemerkungen. Neben mir auf den Stuhl nimmt der jeweils Vorlesende Platz. Es ist selbstverständlich, hat sich so ergeben. Nach der ersten Lesung, es ist Wolf Dietrich Schnurre, sage ich, ja, bitte zur Kritik, was habt ihr dazu zu sagen? Und nun beginnt etwas, was keiner in dieser Form erwartet hatte. Der Ton der kritischen Äußerung ist rau, die Sätze kurz, knapp, unmissverständlich. Niemand nimmt ein Blatt von dem Mund. Jedes vorgelesene Wort wird gewogen, ob es noch verwendbar ist oder vielleicht veraltet, verbraucht in den Jahren der Diktatur, der Zeit der großen Sprachabnutzung. Jeder Satz wird, wie man sagt, abgeklopft. Jeder unnötige Schnörkel wird gerügt. 30 Jahre später, auf der Geburtstagstagung der Gruppe 47 im Jahre 1977, hat Wolf-Dietrich Schnurre seine lakonisch erzählte Geschichte Das Begräbnis, die er am Bannwaldsee vorgelesen hatte, noch einmal vorgetragen. Stehe ich in der Küche auf dem Stuhl, klopft's. Steige ich runter, leg den Hammer weg und den Nagel, mach auf. Nacht, Regen. Na nun, denke ich, hat doch geklopft. Ptsch. Macht die Dachrinne. Ja, sag ich. Ruft's hinter mir. Hallo. Geh ich zurück wieder. Liegt ein Brief auf dem Tisch. Nehm ihn. Klappt die Tür unten. Leg ich den Brief hin. Geh runter. Mach auf. Nichts. Ulkig, denk ich. Geh rauf wieder. Liegt der Brief da. Weiß mit schwarzem Rand. Muss einer gestorben sein, denk ich. Seh mich um. Riecht nach Weihrauch, sagt meine Nase. Hast recht, sag ich, war doch vorher nicht. Komisch. Reiß den Brief auf, setz mich, putz mir die Brille. So, richtig. Eine Traueranzeige. Ich buchstabiere. Von keinem geliebt, von keinem gehasst, starb heute nach langem mit himmlischer Geduld ertragenem Leiden Gott. Klein drunter, die Beisetzung findet heute Nacht in aller Stille auf dem St. Zebedäus-Friedhof statt. Siehste, denke ich, hat's ihn auch geschnappt, den Alten. Nur ja, steck die Brille ins Futteral und steh auf. Frau, ruf ich, ein Mantel. Wie Sohn, brummelt sie oben. Frag nicht so blöd, sag ich, muss zur Beerdigung. Kenn ich, greint sie, Skat kloppen willste. Quatsch, sag ich, Gott ist gestorben. Na und, sagt sie, vielleicht noch einen Kranz kaufen, hm? Nee, sag ich, aber Franzens Zylinder könntest du rausrücken. Wer weiß, wer alles da ist. Ach nee, sagt sie, auch noch einen dicken Willer markieren. Nee, ist nicht. Außerdem duster, sieht sowieso keiner, dass du einen Zylinder aufhast. Schön, denke ich, denn nicht, liebe Tante. Zieh mein Paletto an, klapp den Kragen hoch und geh runter zur Tür. Diese Erzählung ist charakteristisch für jene Kahlschlagprosa der Nachkriegsjahre, mit der die Schriftsteller der Gruppe 47 ihrer Zeit nahe kommen wollten. charakteristisch für jenen Realismus, der gegen das verlogene Pathos der Nazizeit und gegen die in ihr entwickelte Sklavensprache, eine nüchterne, eine klare und wahre, der erfahrenen Wirklichkeit nahe Literatur stellen wollte. Hans-Werner Richter. Was bei allen ebenfalls unbemerkt zum Ausdruck kommt, ist die nur auf die Aussage zielende Sprache der Lanze, die Reduzierung der Sprache auf das Notwendige, eine Abkehr vom Leerlauf der schönen Worte und eine Hinwendung zu ihrem unmittelbaren Realitätsbezug. Sie haben es alle gelernt, in der Masse des Volkes, in der sie gelebt haben, jahrelang, Tag aus, Tag ein, in den Kompanien, in den Kasernen, in den Lagern und Gefangenenlagern. Sie haben in dieser Zeit immer am Rande der menschlichen Existenz gelebt. Das hat sie misstrauisch und hellhörig gemacht. Ich empfinde es so in diesen Tagen. Aber es wird nicht darüber gesprochen. Es gibt kein Theoretisieren, nur Kritik am Gegenstand, an dem gerade Vorgelesenen. Und die Freude an der Kritik, an der alle teilnehmen, der gelesen hat, wie der noch lesen will. Woher kommt diese Lust am Kritisieren? Diese Radikalität, diese Rücksichtslosigkeit gegenüber dem engsten Freund, sie kommt auch für mich überraschend. Muss ich nicht eingreifen, um Streit, Gegnerschaft, ja Feindschaft unter den Anwesenden zu vermeiden? Nein, ich muss es nicht. Es gibt keinen Streit. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist auch nach dem härtesten Wort stärker als jeder aufkommende Missmut. Oft genügt dann ein Wort von mir, aber es ist nur selten notwendig. Ich habe diese Radikalität im Ruf gefördert als Reaktion auf die kritiklose Zeit der Diktatur. Aber es ist noch etwas anderes. Es ist die Begeisterung über den Aufbruch in eine neue Zeit, die so ganz und gar anders sein soll als die vergangene, verhasste. Es ist das Erlebnis der neu gewonnenen Freiheit, die alles möglich macht. Das zweite Treffen der Mitarbeiter des Skorpion, das als zweite Tagung der Gruppe 47 gilt, fand am 8. und 9. November 1947 bei Heinz Arends in Herrlingen bei Ulm statt. Zu dieser Zeit entstand in München noch die Probenummer des Skorpion. Die grafische Gestaltung der geplanten Zeitschrift hatte Franz Wischnewski übernommen. Er hatte, so erzählt Richter, auch schon den Ruf grafisch entworfen. Ein junger Drucker der Münchner Buchdruckerei und Verlagsanstalt, Karl Gerber, Hans Pribil, besorgte in seiner Freizeit Satz und Umbruch und druckte 100 Exemplare. Die ersten hat Hans-Werner Richter am 17. November 1947 verschickt. Die Zeitschrift Skorpion ist allerdings nie erschienen. Das Einzige, was von ihr überlebt hat, ist ihre legendäre Nullnummer. Hans-Werner Richter hat als Grund dafür immer angegeben, er habe von den amerikanischen Behörden keine Lizenz für den Skorpion bekommen. Kurz darauf erhielt ich einen Bescheid der amerikanischen Militärregierung. Die Lizenz für die literarische Zeitschrift Der Skorpion würde mir verweigert. Begründung? Nihilismus. Diese Begründung hatte ein deutscher Mitarbeiter der Militärregierung entworfen. Er hieß Prager. An seinen Vornamen erinnere ich mich nicht mehr. So waren wir ohne Zeitschrift, ohne die Möglichkeit, unsere eigenen Arbeiten zu veröffentlichen. Es blieb nur die Kommunikation im eigenen Kreis. Vorlesen und kritisieren, als Ersatz für eine literarische Öffentlichkeit, die es nicht gab. Obwohl Richter die Ablehnung einer Lizenz so detailliert beschreibt, ist die Frage nach der tatsächlichen Ursache für die Verhinderung des Skorpion nicht eindeutig zu beantworten. Für Richters Datierung der Ablehnung auf den Spätherbst 47 findet sich kein Beleg und nicht mal ein Hinweis darauf, dass die Lizenzierung des Skorpion offiziell abgelehnt wurde, taucht in Richters Korrespondenz auf. Wohl aber gibt es noch bis in den Dezember hinein Korrespondenzen Richters mit Verlagen, die er für die Übernahme des Skorpion zu interessieren versuchte und die sich an der Zeitschrift durchaus interessiert zeigten. Keiner dieser Verlage hat den Skorpion schließlich herausgebracht. Die tatsächlichen Gründe dafür lassen sich vermutlich nicht mehr genau ermitteln. Ein wichtiger Grund für das Hin und Her zwischen Richter und den Verlagen und für deren Zögern lag in der damaligen Kontingentierung des Papiers. Richter hatte für den Skorpion, der monatlich erscheinen sollte, eine Auflage von 40.000 Exemplaren im Sinn. für deren Druck hätte es eines großen Teils des verfügbaren Papiers bedurft. Und die Fähigkeit von Verlagen, neben dem Skorpion auch noch andere Bücher herauszubringen, wäre erheblich eingeschränkt worden. Letzte Klarheit darüber, warum der Skorpion nicht erschienen ist, gibt es also nicht. Vermutlich, weil sich letztlich kein Verlag für den Skorpion fand und Richter seine Aktivitäten dann auf andere Projekte richtete, auf das Schreiben eigener Bücher und auf journalistische Arbeiten. Und auch die Gruppe 47 entwickelte sich ja allein durch seinen Antrieb. Im April 1948 traf sie sich bereits zum dritten Mal. Das Gefühl, einer Schicksalsgemeinschaft anzugehören und der Wunsch, gemeinsam eine Zukunft mitzugestalten, die noch oder wieder offen war, an der jedenfalls zu arbeiten war. Die Vision einer Tabula rasa, des Nullpunktes, auch wenn sich diese Vorstellung später als Illusion erweisen sollte. Sie hielten, diese Gruppe junger Intellektueller von doch ziemlich unterschiedlichem Temperament und keineswegs konformen literarischen Vorstellungen, beisammen. Dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit schuf eine Atmosphäre, die weit mehr als merkantile Interessen das Klima der Tagungen für viele Jahre bestimmte. Es war etwas entstanden, was durch dieses Gefühl und diese Atmosphäre zusammengehalten wurde. Eben die Gruppe 47. Wie sie zu ihrem Namen kam, erzählt Hans-Werner Richter. Die Intensität und der Enthusiasmus der dort erlebten Zusammenarbeit strahlte auf andere aus. Eine Art Euphorie setzte ein. Wenige Tage später kam Hans-Georg Brenner zu mir, ein Schriftsteller der 30er Jahre, Kritiker und Rezensent. Er fragte mich, wie wollen Sie das denn nennen, diese Tagung, falls Sie das wieder machen? Ich wusste es nicht und fand auch einen Namen dafür nicht notwendig. Ich lehnte jede Organisationsform ab. Verein, Club, Verband, Akademie. Sie erschienen mir nicht mehr zeitgemäß und konnten dem nicht gerecht werden, was in Bannwaldsee entstanden war. Nennen Sie es doch Gruppe 47, sagte Brenner. Und ich antworte nun ja, das könnte man tun. Gruppe 47, das ist ja völlig unverbindlich und besagt eigentlich gar nichts. Und so geschah es. Ich sprach nun von der Gruppe 47, obwohl es sie gar nicht gab. Nach kurzer Zeit sprachen auch andere von einer Gruppe 47. Niemand beanstandete es. Niemand erhob dagegen Einspruch. Aber alle, die in Bannwaldsee teilgenommen hatten, fühlten sich nur als meine Gäste, nicht als Mitglieder einer Gruppe 47. Es war und blieb meine Sache. Es blieb Hans-Werner Richters Sache 20 Jahre lang. Noch 15 Jahre später, 1962, als die Gruppe 47 längst schon zur wichtigsten Institution des bundesrepublikanischen Literaturbetriebs geworden war und die politischen Aktivitäten ihrer Mitglieder immer wieder zu öffentlichen Angriffen auf diese Institution geführt hatten, beharrte Hans-Werner Richter darauf. Es ist eigentlich mein Freundeskreis und ich habe immer in meinem Leben gerne Feste gegeben und jetzt gebe ich einmal im Jahr ein Fest, das nennt man die Gruppe 47, dieses Fest. Und ich lade alle Leute ein, die mir passen, die mit mir befreundet sind. Und wir lesen uns gegenseitig vor und amüsieren uns und reden sehr viel und tanzen abends. Und es ist ein Fest, das 3 Tage dauert und dann gehen wir alle wieder auseinander. Und der Freundeskreis existiert immer und den nennt man Gruppe 47. So hat Hans-Werner Richter die Gruppe 47 bis zu ihrem Ende und lange danach definiert. Es war eine Formel, die ihm gestattete, eine Gruppe von Schriftstellern 20 Jahre lang zusammenzuhalten und gleichzeitig gegen alle Angriffe von außen, zuerst von rechts, dann von Politikern, die sich über Einmischungen dieser Schriftsteller in ihre Geschäfte ärgerten und später gegen Attacken von links, zu verteidigen. Und die Gruppe machte ihren Weg. Sie wurde erfolgreicher, als sich Richter das je gedacht haben mag. Thank you. Zurück zu den Anfängen. Am zweiten Treffen der nun als Gruppe 47 firmierenden ehemaligen Ruf- und potenziellen Skorpion-Mitarbeiter in Herrlingen bei Ulm nahm erstmals auch Alfred Anders teil. Er trug damals seinen berühmt gewordenen Essay »Deutsche Literatur in der Entscheidung« vor. Freilich auf Bitte Hans-Werner Richters außerhalb der Tagung. Denn der Essay setzte sich grundsätzlich mit der Situation der deutschen und europäischen Literatur auseinander und zog aus seiner Analyse prinzipielle Folgerungen. Und Richter wollte in der Gruppe keine Grundsatzdiskussion haben, weder über ästhetische noch über politische Fragen. Zu Recht befürchtete er, dass solche grundsätzlichen Auseinandersetzungen die Gruppe auseinanderreißen würden. Nur die vorgelesenen Texte sollten besprochen und kritisiert werden. Das Schreibhandwerk, nicht der Anlass oder das Ziel des Schreibens, stand zur Debatte. Alfred Anders wollte zweifellos etwas anderes. Eine Art Akademie, wie sie Frankreich seit Jahrhunderten besaß. Einen Treffpunkt der geistigen Elite, von dem Ausstrahlung ausgehen sollte auf die deutsche Gesellschaft und auf die deutsche Kultur. Richter blieb nüchterner. Und die Geschichte hat ihm Recht gegeben. Allerdings mit einer Einschränkung. Das andere, das Anders wollte, wurde gar nicht versucht. Die dritte Tagung der Gruppe fand in Jugenheim an der Bergstraße statt, in einer Jugendherberge. Dort trat Richter erstmals selbst als Vorlesender auf. Ich las zwei Kapitel aus dem später erschienenen Roman »Die Geschlagenen«. Da niemand während meiner Lesung die Leitung übernehmen wollte, setzte ich mich auf den neben mir stehenden Vorlesestuhl und nach Ende meiner Lesung wieder zurück auf meinen Diskussionsleiterstuhl und sagte, ja, bitte zu Kritik. Was dann folgte, war hart, aber ich musste es schweigend hinnehmen, wie alle anderen. Lauter Klischees sagten die kritisierenden Autoren, ein Klischee nach dem anderen. Gleich nach der Tagung warf ich alles, was ich bis dahin geschrieben hatte, in den Papierkorb. Auch ein zweiter Versuch auf einer späteren Tagung misslang. Als Häuptling der Gruppe 47 gleichsam unanfechtbar, war Hans-Werner Richter als Schriftsteller auch nur einer unter den anderen. Danach las er nicht mehr. 1950 tagte die Gruppe 47 im ehemaligen Kloster des schwäbischen Örtchens Inzigkofen. Erstmals las Walter Jens, der Richter um eine Einladung gebeten hatte, und einmalig auch Rudolf Krämer Badoni, der durchfiel und danach zu den schärfsten Kritikern der Gruppe wurde. Gelesen hat auch Hermann Kästen, einer der wenigen Emigranten, die eingeladen wurden. Die Gruppe 47, die Thomas Mann einmal eine literarische Rasselbande genannt hatte, tat sich schwer mit den älteren Autoren, die aus dem Exil zurückkamen. Sie waren ja schon bekannt, ja berühmt, und wurden deshalb innerhalb der Gruppe wie atmosphärische Störungen wahrgenommen, zumal sie sich nur schwer mit der gewohnt harten Kritik abfanden. Auch wollte Richter ihnen, wie er einmal sagte, das Ritual der stumm auf dem elektrischen Stuhl hinzunehmenden Kritik nicht zumuten. Vor allem passten sie wohl nicht in Hans-Werner Richters Freundeskreis. Damals las auch wieder Günter Eich. Er las neue Gedichte. Gleich wird es regnen, nimm die Wäsche herein. Auf der Leine die Klammern schwanken. Ein Wolkenschatten verdunkelt den Stein. Die Dächer sind voller Gedanken. Sie sind gedacht in Ziegel und Schiefer, gekalkten Kaminen und beizendem Rauch. Mein Auge horcht den bestürzenden Worten, o lautloser Spruch aus dem feurigen Strauch. Ein Schluchzen beginnt in mir aufzusteigen, die wandernden Schatten ändern den Stein. Ein Windstoß zerrt an den flatternden Hemden, gleich regnet es, hol die Wäsche herein. D-Zug München-Frankfurt, die Donaubrücke von Ingolstadt, das Altmühltal, Schiefer bei Solnhofen, in Treuchtlingen Anschlusszüge. dazwischen Wälder, worin der Herbst verbrannt wird, Landstraßen in den Schmerz, Gewölk, das an Gespräche erinnert, flüchtige Dörfer, von meinem Wunsch erbaut, in der Nähe deiner Stimme zu altern. Zwischen den Ziffern der Abfahrtszeiten breiten sich die Besitztümer unserer Liebe aus. Ungetrennt bleiben darin die Orte der Welt, nicht vermessen und unauffindbar. Der Zug aber treibt an Gunzenhausen und Ansbach und an Mondlandschaften der Erinnerung, der sommerlich gewesene Gesang der Frösche von Ornbau vorbei. Bemerkenswert an der Tagung von Inzigkofen war, dass hier zum ersten Mal der Preis der Gruppe 47 vergeben wurde. Mit diesem Preis hatte es eine besondere Bewandtnis. Franz Josef Schneider, ein Autor, der damals eine viel bewunderte Erzählung, Die Ziege hat ein weißes Fell, veröffentlicht hatte, kam eines Tages zu mir mit 1000 Mark einer amerikanischen Werbefirma, in der er tätig war. Er hatte die Firma zu dieser Stiftung überredet. Ein Autor, der noch nichts oder nur wenig veröffentlicht hatte, sollte die 1000 Mark erhalten. Schneider sprach von einem Fördererpreis. Ich war zuerst gegen einen Preis der Gruppe 47. Nach meiner Ansicht musste er uns in die Nähe von Akademien bringen. Das wollte ich nicht. Aber ich konnte auch nicht auf die 1000 Mark für andere verzichten. Den Schriftstellern ging es zu dieser Zeit mehr als schlecht. So erfand ich einen Preisverteilungsmodus, der den in der Gruppe 47 entstandenen Spielregeln angepasst war. Ich ließ nach Abschluss der Lesung alle Anwesenden in geheimer Wahl entscheiden, welche Lesung sie für die beste hielten. Erreichte kein Autor im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, dann kam es zur Stichwahl. Dieser Preis war, solange die Gruppe 47 bestand, der begehrteste Literaturpreis der Bundesrepublik. Vermutlich gerade deshalb, weil er kollektiv vergeben wurde, maßen ihm auch die Schriftsteller einen besonderen Wert zu. Und ausgezeichnet wurde nicht ein schon bekannter Autor, sondern prämiert wurden die vorgelesenen, also unveröffentlichte Texte und bis zum Ende der Gruppe Schriftsteller, die zum Zeitpunkt der Preisvergabe noch ziemlich unbekannt waren. 1951 Heinrich Böll, 1952 Ilse Eichinger, 1953 Ingeborg Bachmann, 1955 Martin Walser und auch Günter Grass war, als er 1958 den Preis erhielt, ein noch unbekannter Autor. Nach 1955 allerdings ließ Hans-Werner Richter den Preis der Gruppe 47 nur unregelmäßig vergeben. Ein genialer Schachzug des Häuptlings, der damit die Spannung in der Gruppe, aber auch in der Öffentlichkeit gewissermaßen steuerte. Erst am Schluss der Tagungen gab Richter bekannt, ob der Preis verliehen wurde. So auch in Inzigkofen. Dort wurde Günter Eich der erste Preisträger der Gruppe 47. Erstmals war in Inzigkofen auch Barbara König dabei. Notizen aus ihrem Tagebuch, die sie 1987 zum 40. Geburtstag der Gruppe 47 öffentlich vorgetragen hat. Was für ein Ritual. Da stehen vorne im Saal zwei Sessel mit einem Tischchen dazwischen. Auf dem linken sitzt totenbleich der Autor. Auf dem rechten sitzt Richter, wie ihm der Name passt. Ungerührt, kalt. Er sagt, fangen wir an, klatscht in die Hände und wirft einen Dompteurblick über die Reihen, der auch den letzten Schwätzer zum Schweigen bringt. Die Meute duckt sich, der Dichter liest. Wie er das fertig bringt, weiß ich nicht. Aber wenn er fertig ist, sieht er zu Richter hin, der nickt und lässt die Bestien los. Das heißt, er ruft die Kritiker auf. Der Dichter ist froh, dass er nichts sagen darf, denn dazu ist er ohnehin zu erschöpft. Er hört sich an, was man von seinen Adjektiven und abgehackten Sätzen hält und von seinen Fähigkeiten ganz allgemein. Und wenn er schließlich aufsteht und zu seinem Platz zurückgeht, dann ist er unnatürlich still, wenn möglich nur noch bleicher als zuvor. Und das Manuskript, das er beim Hingehen in Herzhöhe gehalten hat, trägt er jetzt in der herabhängenden Hand. Und wenn ich nur nahe genug säße, das will ich beschwören, dann sehe ich es zittern. Nein, das war ungerecht. Es gibt Ausnahmen. Als Günter Eich las, war plötzlich alles still. Keine Hand hob sich. Er hatte sozusagen den Saal mit seinen Gedichten gefüllt. Die ließen nichts anderes zu. Erst nach einer langen Weile rührte es sich wieder, Räuspern, Stimmen, die eigentlich nur sagen wollten, dass nichts weiter zu sagen sei. Das also gibt es auch. Aber es war nicht der Brauch. Zwar gab es hin und wieder solche Zustimmung. Nach der ersten Lesung Ingeborg Bachmanns 1952 in Niendorf klatschte die Gruppe sogar Beifall, was von Richter schnell unterbunden wurde. Doch das, was die Gruppe, und zwar zunehmend, wirklich ausmachte, war die handfeste Kritik der gelesenen Texte. Zweierlei charakterisierte diese Kritik. Sie wurde unmittelbar, also gleich nach der Lesung, formuliert. Spontan, zutreffend oder auch fehlerhaft. Jedenfalls ganz dem, manchmal auch falsch, Vernommenen folgend. Dieses Verfahren wurde oft kritisiert, am schärfsten wohl von Karl-Heinz Deschner. Dabei lag die Fragwürdigkeit der auf den Konferenzen geübten Kritik auf der Hand. Denn was spielte da nicht alles schon an puren Äußerlichkeiten eine Rolle? Das Auftreten, die Auswahl, die Rezitation, die Lesung eines mittelmäßigen Stücks nach einer Serie von schlechten oder aber nach einem guten. Gravierende Hörfehler konnten große Missverständnisse bewirken, denn man kritisierte allein aufgrund des Gehörten und einen voluminösen Roman nach 20 Minuten ebenso in Bausch und Bogen wie eine Kurzgeschichte. Das zweite Charakteristikum dieses Verfahrens, der oder die Vorlesenden durften sich zur Kritik nicht äußern, allenfalls offensichtliche Hörfehler korrigieren. Ein ziemlich brutales Ritual, für Richter aber eine Art Initiationsritus. Denn wer diese Form der Kritik nicht ertrug, hatte die Probe nicht bestanden und wurde von ihm nicht wieder eingeladen. Richter 1962. Es gibt nicht nur die literarische Beurteilung, es gibt noch eine andere Beurteilung. Ein Autor setzt sich auf den Stuhl und liest. Und er hat Erfolg. Dann wirkt sich das natürlich auf das, dann kommt die Kritik und das wirkt sich aus. Und dann setzt er sich wieder zu dem Publikum und kritisiert nun wieder mit. Ein Autor setzt sich auf den Stuhl und fällt durch, wie wir sagen, nicht? Dann kommt es jetzt sehr darauf an, wie nimmt er diese Kritik, die ihn also, oder das Manuskript, was er gelesen hat, völlig vernichtet, wie nimmt er die hin? Erträgt er sie nicht, wird er nicht wieder eingeladen. Es waren bekannte Autoren da, sie haben gelesen, ich will die Namen nicht sagen, sie sind durchgefallen. Sie sind einmal durchgefallen mit dem Manuskript, das wäre nicht weiter schlimm gewesen, das ist uns allen geschehen, mir auch. Aber sie sind dann durchgefallen bei der Kritik, weil sie die Kritik nicht ertragen konnten. Warum, so mag man sich fragen, haben die meisten Autoren dieses Verfahren dennoch nicht nur akzeptiert, sondern sich allermeist geradezu danach gedrängt, neben Richter auf dem sogenannten elektrischen Stuhl Platz zu nehmen? Kritiker der Gruppe 47, wie Karl-Heinz Deschner, Robert Neumann und Hans-Erich Nossack, die nie an den Tagungen teilgenommen haben, witterten in der Gruppe die große Kumpanei, bei der die Freunde einander hochlobten, um im Literaturbetrieb umso bessere Geschäfte zu machen. Solche Verdikte kamen aus Unkenntnis in der Sache und bloßer Gegnerschaft zur Gruppe. Zum Vorwurf der Freundschaftskritik hat Joachim Kaiser einem Kritiker geantwortet. Selbstverständlich will jemand einem Freund oder einem Richtungsgenossen oder einem Kumpel nicht wehtun. Und wenn man merkt, dass der etwas vorgelesen hat und dass sich die Kritik nicht recht äußert, dann will ich nicht ausschließen, dass jemand seinem Freund in öffentlicher Kritik hilft. Einfach weil er denkt, um Gottes Willen, wenn der jetzt durchfällt, dann druckt ja der Pieper das Buch nicht. Nur vergessen Sie nicht die Chance und auch das Risiko der Öffentlichkeit. Wenn zum Beispiel ein Autor etwas vorgelesen hat und bekommt dann eine ungeheuer lobende Kritik vielleicht von jemandem, der ihm wohl will, der also eine Freundschaftskritik, sagen wir es mal ganz scharf, dann wird, wenn diese Kritik zu forciert ist, wird plötzlich jemand sagen, na also Kinder, hört mal, das war nun doch zu viel. Und dann wird jemand, der möglicherweise sonst seine negative Ansicht gar nicht geäußert hatte, der wird sich dann melden. Kritik in der Gruppe 47, das war eben nicht das ex cathedra verkündete Urteil eines Kritikers, sondern das war ein Ensemble kritischer Meinungen, die häufig genug gegeneinander standen und einander korrigierten. Kritik als das Kollektiv einer Vielfalt. Dazu Richter 1962. Wir hören das Wort Kollektiv nicht gern, aber in diesem Fall stimmt es. Denn es kritisiert ja nicht einer hinterher, sondern es kritisieren 5, 6, 7 oder 10 Leute. Alle, die dort sitzen, ziehen, das ist auch ein unbewusster Vorgang, aus diesen 10 Kritiken, die sie nacheinander hören über diese Lesung, die Quersumme. Und die Quersumme ergibt merkwürdigerweise eine ganz gerechte Beurteilung. Die Kritiker sind sich keineswegs einig. Es ist Pro und Contra und hin und her. Ja. Und trotzdem steht eigentlich zum Schluss für jedermann fest, wie dieses Manuskript beurteilt worden ist. Aber auch der Kritiker sitzt auf seinem Stuhl, auf einem dialektischen Stuhl. Womit der ausgleichenden Gerechtigkeit das Wort geredet wäre. Doch grau ist alle Theorie. Die von Richter entworfene Vorstellung, wonach der eben noch heftig kritisierte Autor wieder im Plenum es dem Kritiker, der ihn malträtiert hat, nun heimzahlen könnte, blieb meist nur Wunsch. Denn nicht jeder Schriftsteller ist auch Sprechsteller, vor allem nicht nach einer Niederlage. Ohnehin beteiligten sich an den kritischen Debatten nur wenige Autoren regelmäßig und später gegen Ende der 50er Jahre immer weniger. Da bildete sich mit Walter Jens, Joachim Kaiser, Walter Höllerer, Hans Meyer und Marcel Reich-Ranitzky in der Gruppe eine kritische Profimannschaft heraus, gegen deren selbstsichere und allzu häufig selbst gewisse Eloquenz die meisten Schriftsteller kaum mehr Chancen hatten. Günter Grass, Hans Magnus Enzensberger oder Martin Walser waren da mit einigen anderen Jüngeren lediglich die Ausnahmen. Doch das war, wie gesagt, erst später so. In einem Gespräch 1972 schätzte Martin Walser die in der Gruppe in den frühen 50er Jahren praktizierte Kritik so ein. Da wurde auf eine seltsame Weise eine sehr simple Ästhetik angewendet, nicht wahr? Da haben also hochgebildete Literaten, haben, wenn sie in der Gruppe 47 als Kritiker auftraten, sich reduziert auf sehr richtige Bemerkungen, aber doch auf sehr simple. Zum Beispiel, das erinnere ich als besonders oft wiederholt, dass man einen Autor kritisiert hat, wenn er einen Dialog im Roman begleitet hat mit, also er sagte, und wenn dann noch dazu geschrieben war, er sagte selbstgefällig, oder er ließ das, er sagte weg, und er hat einfach die direkte Rede gebracht, guten Morgen, und selbstgefällig schob er sich zur Tür herein. Wenn so ein Satz war, dann hat man also stundenlang darüber geredet, ob da dazu gehört, er sagte, und ob, wenn er sagte, ob man dann noch ein Adjektiv dazu verwenden darf, ja, oder nicht. Verstehen Sie? Aber eingebunden war diese sprachliche, diese stilistische Diskussion in einen sehr beschränkten, primitiven, realistischen Vorschriftshorizont. Ich möchte sagen, es war ein naturalistisch realistischer Horizont, in den das hineingebunden war. Es gab Überlagerungen. Ich glaube, da kam eben die Ilse Eichinger und hat eine großartige Geschichte vorgelesen, die eben gar nicht in diesen Horizont hineinpasste. Und da merkte man an der Akklamation, dass eben doch die Wortführer, die das so in den Kahlschlag da hineinpressen wollten, dass die eben doch nicht die Majorität waren. Ja. Und so hat sich im Laufe der 50er Jahre, und auch wenn Ingeborg Bachmann etwas vorgelesen hat, hat man gemerkt, es bleibt eben um Gottes Willen nicht bei dem, was da einmal zu programmatisch beabsichtigt worden war. Und es waren schon viel mehr Stile vorhanden, nur haben die sich nicht so hervorgetraut. Hervorgetraut hatten sie sich durchaus schon, bevor Walser 1953 in Mainz zum ersten Mal bei der Gruppe auftrat. Zwar hatte 1951 Heinrich Böll bei seiner ersten Lesung den Preis gewonnen, doch mit einer satirischen, nicht mit einer realistischen Erzählung, Die schwarzen Schafe, der Titel. Und schon im Jahr danach, 1952 in Niendorf an der Ostsee, bekam Ilse Eichinger den zum dritten Mal verliehenen Preis für ihre surrealistische Spiegelgeschichte. die damals übrigens schon gedruckt vorlag, was eigentlich gegen Richters Regeln war. Auch Ingeborg Bachmann las mit Erfolg. Auf Empfehlung Ingeborg Bachmanns hatte Richter auch den unbekannten, in Paris lebenden Dichter Paul Celan nach Niendorf eingeladen. Celan las 5 Gedichte vor und er las auf unverwechselbare Weise, mit einem innigen Pathos. Wieder wälzt sich dein Haar, wenn ich wein, mit dem Blau deiner Augen deckst du den Tisch unserer Liebe, ein Bett zwischen Sommer und Herbst. Wir trinken, was einer gebraut, der nicht ich war, noch du, noch ein Dritter. Wir schlürfen ein leeres und letztes. Wir sehen uns zu in den Spiegeln der Tiefsee und reichen uns rascher die Speisen. Die Nacht ist die Nacht. Sie beginnt mit dem Morgen. Sie legt mich zu dir. Zähle die Mandeln, zähle, was bitter war und dich wach hielt. Zähl mich dazu. Ich suchte dein Aug, als du's aufschlugst und niemand dich ansah. Ich spann jenen heimlichen Faden, an dem der Tau, den du dachtest, hinunterglitt zu den Krügen, die ein Spruch, der zu niemandes Herz fand, behütet. Dort erst tratest du ganz in den Namen, der dein ist, schrittest du sicheren Fußes zu dir, schwangen die Hämmer frei im Glockenstuhl deines Schweigens, stieß das Erlauschen zu dir, legte das Tote den Arm auch um dich, und ihr ginget selbdritt durch den Abend. Mache mich bitter, zähle mich zu den Mandeln. Auf diese Lesung reagierte die Gruppe ohne jedes Verständnis. Heinrich Böll sprach später von einem peinlichen Missverständnis. Hans-Werner Richter meinte lakonisch, die rustikale Art, die in der Gruppe herrschte, hat dem Paul Celan wohl nicht sehr gefallen. Man könnte sich vorstellen, dass die Form des Celanschen Gedichtvortrags, die man ja der Bachmann durchaus zugestand, vielleicht weil sie eine Frau war, bei der Gruppe einfach nicht ankam und ihr so aus äußeren Gründen den Blick nahm für die außerordentliche Qualität der Gedichte Paul Celans. Hier zeigten sich wie kaum ein andermal die Grenzen, ja die Gefahren der spontanen Kritik. Celan selbst hat in einem Brief aus Frankfurt vom 31. Mai 1952 seiner Frau Giselle von diesem Treffen berichtet. Nachmittags um 4 Uhr brachte mich ein Wagen der Rundfunkanstalt zusammen mit 3 anderen Teilnehmern nach Niendorf. Wir fuhren mit 120 Stundenkilometern durch eine Landschaft, die fast keine war. Heide ohne Konturen. Ankündigung des Meeres. Eines Raums, dessen Raum ich fast nicht mehr zu ermessen wagte. Ich war entsetzlich weit von Paris entfernt und ich hatte Angst, Sie könnten dort das Entsetzen über diese Entfernung spüren. In Niendorf Empfang mit Missverständnissen. Frau Richter, die Frau des Schriftstellers, der mich eingeladen hatte, hielt mich für einen Franzosen und machte mir zunächst einmal Komplimente über mein so perfektes Deutsch. Am nächsten Tag die ersten Lesungen. Etwa 50 Personen saßen in der großen Halle des Hotels, in dem wir wohnten, in tiefen Sesseln. Das alles erweckte den Eindruck einer Versammlung von Leuten, die sich bürgerlich mit einer Welt ausgesöhnt hatten, deren Erschütterungen sie immerhin zu spüren bekommen hatten. Nun ja. Erster Waffengang. Lesungen, dann Stellungnahme der Kritik. Worte mit oder ohne inneren Horizont. Aber zumindest gut gesagt an diesem ersten Tag. Vor den Fenstern, in 20 Meter Entfernung, das Meer. Das Meer, ein immer neues Schenken. Um 9 Uhr abends war die Reihe an mir. Ich habe laut gelesen. Ich hatte den Eindruck, über diese Köpfe hinaus, die selten wohlmeinend waren, einen Raum zu erreichen, in dem die Stimmen der Stille noch vernommen wurden. Die Wirkung war eindeutig. Aber Hans-Werner Richter, der Chef der Gruppe, Initiator eines Realismus, der nicht einmal erste Wahl ist, lehnte sich auf. Diese Stimme, im vorliegenden Falle die meine, die nicht wie die der anderen durch die Wörter hindurchglitt, sondern oft in einer Meditation bei ihnen verweilte, an der ich gar nicht anders konnte, als voll und von ganzem Herzen daran teilzunehmen, diese Stimme musste angefochten werden, damit die Ohren der Zeitungsleser keine Erinnerung an sie behielten. Jene also, die die Poesie nicht mögen, sie waren in der Mehrzahl, lehnten sich auf. Am Ende der Sitzung, als man zur Wahl schritt, haben sich 6 Personen an meinen Namen erinnert. Gleichwohl gilt die Niendorfer Tagung und wohl zu Recht als Datum einer ästhetischen Wende in der Entwicklung der Gruppe 47. Diesen Eindruck bekräftigte 1953 in Mainz die Wahl Ingeborg Bachmanns zur 4. Preisträgerin. Eins der Gedichte, die sie damals las, war »Die große Fracht«. Die große Fracht des Sommers ist verladen, das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit, wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit, die große Fracht des Sommers ist verladen. Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit und auf die Lippen der Galionsfiguren tritt unverhüllt das Lächeln der Lemuren, das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit. Wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit, kommt aus dem Westen der Befehl zu sinken. Doch offenen Augs wirst du im Licht ertrinken, wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit. Nach Niendorf und Mainz rückte die Gruppe 47 zunehmend ins öffentliche Interesse. In den Anfangsjahren hatten fast ausschließlich Gruppenmitglieder in der Presse über die Tagungen der Gruppe berichtet, wer sonst. Nun nahmen immer mehr gruppenfremde Journalisten die 47er ins Visier. Dazu mag beigetragen haben, dass Hans-Werner Richter 1952 versucht hatte, mit der Zeitschrift Die Literatur der Gruppe ein eigenes Organ zu schaffen, ein journalistisch und literarisch wenig gelungenes Unternehmen von nur halbjähriger Lebensdauer. Es diente dem altkonservativen Kritiker Friedrich Sieburg zum Anlass, erstmals gegen die kriechende Literatur der jungen Schriftsteller zu polemisieren. Und obwohl auf bekannt mokante Weise Namen in Sieburgs Attacke nicht genannt wurden, wusste jeder Leser, dass damit die Autoren der Gruppe 47 gemeint waren. Mit den Jahren entwickelte sich so ein publizistisches Wechselspiel. Auf Angriffe gegen die Gruppe antworteten Freunde und Mitglieder der Gruppe, die wiederum Gegenangriffe provozierten. Davon hat die Gruppe 47 wesentlich profitiert. Die Gazetten füllten sich, die Gruppe war im Gespräch. Und weil sie im Gespräch war, wurde ihr von ihren publizistischen Gegnern vorgeworfen, sie besetze wichtige Redaktionsstühle in den Medien mit ihren Mitgliedern und Freunden und okkupiere so das Monopol der öffentlichen literarischen Meinungsbildung. Ein müßiger Vorwurf, der statistisch leicht zu entkräften war. Aber was spräche eigentlich dagegen, dass sich auch die jungen Publizisten und Schriftsteller aus der Gruppe um die öffentliche Meinungsbildung bemühten? Es ist ihr Beruf, heute wie damals. Nur gab es damals noch keine so ausgeformte Kommunikationsstruktur wie heute. Richter, 1962. Es war in den ersten Jahren notwendig, eine Art Kommunikation zu schaffen, die nicht da war. Denken Sie daran, dass Deutschland völlig zerschlagen war, dass wir noch keine wirklich neue Presse hatten. Wir hatten zuerst in der 47 eine Art Lizenzpresse, die noch gar nicht in Bewegung war. Es gab also keine literarische Öffentlichkeit. Zuerst haben etwa 48 die Rundfunkstationen begonnen, Literatur zu treiben, sozusagen, nicht in den Hörspielabteilungen, in den literarischen Abteilungen. Und hier haben wir dann mitgeholfen, zweifellos, auch nicht sehr bewusst, auch fast unbewusst, weil wir alle natürlich durch die Gruppe 47 miteinander befreundet waren und nun auch mit solchen Leuten befreundet waren, die in den Funkstationen saßen, entstand dann diese Kommunikation, die man heute als Monopolstellung bezeichnet. Massiv wurde dieser Vorwurf erst in den 60er Jahren gegen die Gruppe gerichtet, als ihre Tagungen tatsächlich zu literarischen Jahresereignissen geworden waren. Und als eben jene Schriftsteller, die in den 50er Jahren zur Gruppe gekommen waren, ihre großen Erfolge hatten, Böll und Bachmann, Eich und Walser, Enzensberger und Grass, Hildesheimer, Lenz und Jonsson und Peter Weiß. In den 50er Jahren wuchs in der Gruppe eine neue Generation von Schriftstellern heran, die die alten realistischen Erzähler, von denen die meisten heute vergessen sind, verdrängten oder besser ablösten. Und mit ihnen kamen jüngere Kritiker, Joachim Kaiser, Walter Höllerer, die ihr kritisches Instrumentarium an den Texten dieser jüngeren Schriftsteller erprobten und ausbildeten. 1955 war mit Günter Grass auch Helmut Heißenbüttel durch Vermittlung von Wolfgang Weihrauch zur Gruppe geladen worden und hatte erstmals gelesen. Sprachdemonstrative Texte gegenüber den Realisten auf der extrem anderen Seite der literarischen Skala. Über seine Erfahrungen mit der Gruppe hat Heißenbüttel 1981 erzählt. Ich war im April 1955 in Berlin zum ersten Mal eingeladen. Das fing damit an, dass ich ja durch Vermittlung von Wolfgang Weihrauch dorthin gekommen bin. Und ich habe Weihrauch gefragt vorher, wie das da so zugeht und was ich da machen müsste und wo ich mich darauf vorbereiten müsste. Und habe ihm dann auch gesagt, was ich vorlesen wollte. Das war die Gruppe Topografien, die dann in den Band Topografien kam. Und das hat er sich angeguckt und dann gezögert und gesagt, also ich will nicht sagen, dass die Gruppe 47 reaktionär ist, aber die sind an sowas nicht so recht gewöhnt. Haben sie nicht noch was Gereimtes? Mhm. Dann habe ich ein älteres Gedicht mitgenommen, ein gereimtes, und habe das zuerst vorgelesen. Das war aber irgendwie nicht richtig, sondern die anderen, die das Befremden erregten, die machten Eindruck. Wobei der erste, was ich erinnere, die erste Kritik kam von dem Mann, der den Stadtschreiber in Bergen ins Leben gerufen hat, bei Frankfurt. Und der sagte, wenn das Gedichte sein sollen, dann weiß ich nicht mehr, was Lyrik ist. Als unser Freund Günter Eich hier las, da hat das doch ganz anders eingeschlagen. Und dann sagte ein anderer, Herr Schneider, halten Sie eigentlich Lyrik für eine Art Adlerie oder was? Und dann entwickelte sich ein Gespräch, ja, was aber nur aus dieser ersten Kontroverse entsprang. Mhm. Und eigentlich so null auf null auslief. Ich habe dann in der Folgezeit, immer wenn ich was Neues hatte, es zuerst in der Gruppe 47 vorgelesen. Ich habe immer in der Gruppe 47 Dinge vorgelesen, die ich noch nie sonst vorgelesen hatte, und habe das für mich immer als ein Attestverfahren angesehen, wobei es für mich nicht darauf ankam, ob die Kritik positiv oder negativ war. Ich wollte nur wissen, wie die Kritik läuft. Und es ist immer wieder auch mal vorgekommen, dass gerade negative Kritik mich spontan bestätigt hat in dem, was ich mir so gedacht habe. Die Gruppe 47 hat sich mit experimentellen Texten immer sehr schwer getan. Auch Heißenbüttel, von dem viele Autoren schriftstellerisches Handwerk und literarisches Denken gelernt haben, geriet, obgleich er an allen Tagungen teilgenommen und auch stets gelesen hat, an den Rand der Gruppe. Bekam auch nie ihren Preis. Als ein Autor, den man zwar mit Interesse und Vergnügen wahrnahm, über den man aber nicht mehr diskutierte. Nicht, weil seine Texte das nicht hergegeben hätten, sondern weil die meisten in der Gruppe sich damit nicht auseinandersetzen konnten. Peter Bixel über die Rolle Heißenbüttels in der Gruppe 47. Heißenbüttel ist für mich aus verschiedenen Gründen sehr, sehr wichtig und ich liebte ihn und liebte das, was er schrieb. Er hatte natürlich einen absoluten Sonderstatus in der Gruppe. Er las jedenfalls in Tagungen, wo ich noch dabei war, bei den letzten Vieren, ohne Kritik. Am Schluss las Heißenbüttel zur Unterhaltung der Leute. Und dann war die Tagung zu Ende. Er hatte in der Gruppe eine Alibi-Funktion. Er war ein wunderbarer Autor, ein wunderbarer experimenteller Autor. Und wir haben so einen. Und der Schlaumeier, Hans Werner, hat das so geregelt. Zum Schluss trägt uns Helmut Heißenbüttel ein paar Sachen vor. Und er konnte sehr unterhaltend seine experimentelle Literatur vortragen. Und so las denn Heißenbüttel zur großen Erheiterung der Gruppe 47 auch diese Paraphrase über ein Motiv von Schwitters. Wenn wer wen trifft und was der dann sagt, wenn wer wem begegnet und dann sagt er was, wenn wer wen wie nennt. Wenn ein kalter Krieger einen kalten Krieger trifft und kalter Krieger sagt. Wenn ein Fellow Traveler einem Fellow Traveler begegnet und sagt Fellow Traveler. Wenn ein alter Nazi einen alten Nazi einen alten Nazi nennt. Wenn ein Intellektueller einen Intellektuellen einen alten Nazi nennt. Wenn ein Avantgardist einen Avantgardisten trifft und kalter Krieger sei. Wenn ein Nonkonformist einem Nonkonformisten begegnet und sagt Fellow Traveler. Wenn ein Fellow Traveler einem Fellow Traveler begegnet und sagt Halbstarker. Wenn ein alter Nazi einen alten Nazi einen Experimentellen nennt. Wenn ein kalter Krieger einen kalten Krieger trifft und schwules Schwein sei. Wenn ein Intellektueller einen alten Nazi trifft und sagt, schwules Schwein. Wenn ein Avantgardist einen kalten Krieger einen Experimentellen nennt. Wenn ein Nonkonformist einem Fellow-Traveler begegnet und sagt, Halbstarker. Wenn ein Halbstarker einem Halbstarken begegnet und sagt, alter Nazi. Wenn ein Experimenteller einen Experimentellen trifft und kalter Krieger sagt. Wenn ein schwules Schwein einen Intellektuellen nennt. Wenn der den trifft und dann das sagt, wenn der dem begegnet und sagt dann das, wenn der den so nennt, treten alle in die kommunistische Partei ein und werden glücklich. Doch amüsiert wurden Heißenbüttels Texte erst später aufgenommen. Bei seiner dritten Lesung löste sein Text heftige Debatten aus. Damals las er eine Vorfassung seiner Variationen über den Anfang eines Romans und hatte damit offensichtlich eine latente Stimmung auf dieser Tagung entzündet und zur Entladung gebracht. Hans-Werner Richter über diese Lesung. Nach dem Ende seiner Lesung beginnt einer mit der Frage an Heißenbüttel: Was bedeutet das alles? Heißenbüttel schweigt, lächelt und ich sage, es ist hier nicht üblich, Fragen zu stellen. Auch ich kann mit den Texten nichts anfangen, aber ich weiß, die Antwort Heißenbüttels wird nichts zur Klärung beitragen. Da geschieht etwas, was ich nicht erwartet habe, aber wohl hätte erwarten müssen. Ein Riss wird unter den Tagungsteilnehmern sichtbar, der sich während der ganzen Tagung nicht mehr schließen soll. Zum ersten Mal zeigen sich zwei Fraktionen, die sich in der Beurteilung zeitweise feindlich gegenüberstehen. Die Artisten, die Ästheten, die Formalisten auf der einen Seite und auf der anderen die Erzähler, die Realisten. Das war im 10. Jahr der Gruppe, 1957 in Niederpöcking am Starnberger See. Eine wenig spektakuläre, für die Entwicklung der Gruppe aber wichtige Tagung. Fast alle Autoren der zweiten, nachrichterschen Generation sind nun schon einige Jahre dabei. Die postrealistische Moderne, die 5 Jahre zuvor in Niendorf erstmals deutlich Stimme gewann, scheint integriert. Ja, scheint sogar die Bedeutung der realistischen Schreibweisen überholt und die Kriegs- und Nachkriegsstoffe erledigt zu haben. Doch dieser Schein trügt. Nach den Lesungen gerät die Kritik zum Streit. Heinrich Bölls Satire Hauptstädtisches Journal und Wolf-Dietrich Schnurres Erzählung Freundschaft mit Adam wurden zustimmend. Siegfried Lenz' Eingangskapitel seines Romans Der Mann im Strom freundlich aufgenommen. An den realistisch erzählten Kriegserfahrungen von Klaus Stephan dagegen beginnen sich die Jüngeren eher lustlos zu reiben. Den deutlichen Bruch markiert, wie Richter beschrieben hat, Heißenbüttels Lesung das verständnislose Urteil der Realisten. Masche und Fingerübungen. Als dann Ilse Eichinger traumhaft imaginierte Dialoge vorliest, bricht in der Kritik der Streit offen aus. Realisten stehen gegen Formalisten, wie Berichterstatter überliefert haben, und die Realisten drohten damit, die Tagung zu verlassen. Es droht, was Hans-Werner Richter stets um jeden Preis vermeiden wollte, eine Grundsatzdebatte. Auch diesmal gelingt es Richters diplomatischem Unschärfetalent, sie zu verhindern. Er sagt, auch er könne mit diesen surrealistischen Texten nichts anfangen, aber da es um sie so viel Streit gebe, müsse doch etwas dran sein. Teilnehmer berichten, die feindlichen Gruppen hätten auf dieser Tagung kaum mehr miteinander gesprochen. Axel Springer gewidmet. Groschenblatt. Du wirst reich sein, Markenstecher, Uhrenkleber. Wenn der Mittelstürmer will, wird um eine Mark geköpft ein ganzes Meer beschmutzter Prinzen. Turandots Mitgift, unfehlbarer Tipp. Tischlein deck dich, du wirst reich sein. Wie immer, wenn er da ist, liest auch Hans-Magnus Enzensberger auf dieser Tagung Gedichte. Ähnlich wie Heißenbüttel lässt man ihn gleichsam gewähren. Großen Erfolg hatte er nie, auch diesmal nicht. Du wirst schön sein. Sozialvieh, Stimmenpartner, du wirst stark sein. Wenn der Präsident will, Boxhandschuh am Innenlenker, Blitzlicht auf das Henkerlächeln, gib doch Zunder, gib doch Gas, Knüppel aus dem Sack. Du wirst stark sein. Auch du wirst langsam eingehen an Lohnstreifen und Lügen reich, stark erniedrigt durch Musterungen und Malzkaffee, schön besudelt mit Strafzetteln, Schweiß, atomarem Dreck, deine Lungen ein gelbes Riff aus Nikotin und Verleumdung. Möge die Erde dir leicht sein wie das Leichentuch aus Rotation und Betrug, das du dir täglich kaufst, in das du dich täglich wickelst. Ich meine, das sind sehr ehrenwerte Feuilletons, aber ich sehe die Notwendigkeit der Versifizierung nicht unbedingt ein. Weihrauch. Was das Axel Springer Gedicht betrifft, so ist da eine ganz, wie ich finde, wunderbare Formulierung drin. Leichentuch aus Rotation und Betrug, in das du dich täglich wickelst. Jetzt könnte ich mir denken, dass manche Dinge, die gegen die Gedichte Enzensberger jetzt und auch früher schon gesagt worden sind, dass diese Einwände resultieren aus einer vielleicht unbewussten, aus einem unbewussten Widerstand gegen den Zwang, den Enzensberger ausübt, in seinen Versen bei Gedichten denken zu müssen. Und dann liest Ingeborg Bachmann Gedichte, unter anderem Liebe, dunkler Erdteil. Der schwarze König zeigt die Raubtiernägel, 10 blasse Monde jagt er in die Bahn und er befiehlt den großen Tropenregen. Die Welt sieht dich vom anderen Ende an. Es zieht dich übers Meer an jene Küsten aus Gold und Elfenbein an seinen Mund. Dort aber liegst du immer auf den Knien und er verwirft und wählt dich ohne Grund. Und er befiehlt die große Mittagswende. Die Luft zerbricht das grün und blaue Glas. Die Sonne kocht den Fisch im seichten Wasser und um die Büffelherde brennt das Gras. Ins Jenseits ziehen geblendet Karawanen und er weit stöhnend durch das Wüstenland. Er will dich sehen mit Feuer an den Füßen. Aus deinen Striemen fließt der rote Sand. Er, fällig, farbig, ist an deiner Seite. Er greift dich auf, wirft über dich sein Garn. Um deine Füße knüpfen sich Lianen. Um deinen Hals kraust sich der fette Farn. Aus allen Dschungelnischen Seufzer, Schreie. Er hebt den Fetisch, dir entfällt das Wort. Die süßen Hölzer rühren dunkle Trommeln. Du blickst gebannt auf deinen Todesort. Sieh, die Gazellen schweben in den Lüften. Auf halbem Wege hält der Dattelschwarm. Tabu ist alles, Erden, Früchte, Ströme. Die Schlange hängt verkrummt an deinem Arm. Er gibt Insignien aus seinen Händen. Trag die Korallen, geh im hellen Wahn. Du kannst das Reich um seinen König bringen. Du selbst geheim, blick sein Geheimnis an. Um den Äquator sinken alle Schranken, der Panther steht allein im Liebesraum. Er setzt herüber aus dem Tal des Todes und seine Pranke schleift den Himmelssaum. Es kommt zur Kritik. Das Gespräch über das Gedicht beginnt freilich mit Missverständnissen. Wie war eigentlich der Titel des Gedichts? Liebe, dunkler Erdteil oder Lieber dunkler Erdteil? Von Exotismus wird gesprochen und von modischer Draperie. Der Name Freiligrath fällt und wird als Vergleich abgelehnt. Und man gerät dabei an grundsätzliche Fragen der Kritik und ihrer Grenzen. Als ersten ruft Hans-Werner Richter Karl Ameri auf. Zu Wort kommen danach unter anderem Martin Walser, Hans-Magnus Enzensberger, Wolf-Dietrich Schnurre, Walter Höllerer, Joachim Kaiser. Ich möchte die Intention des zweiten Gedichts befragen, des Lieber dunkler Erdteil. Und zwar, jetzt stelle ich mich dumm, stellen wir uns ganz dumm, wie es heißt, kommt mir eine Parallele in den Sinn, die ich mir auszureden bitte, mit dem D.H. Lawrence, mit der Geschichte Die Frau, die wegritt. Die Frau, die reitet weg und geht zu den Indianern und wird dort in einem Ritualmord, also in einer Opferfeier mit dem Obsidianmesser hingeschlachtet. Ich sehe, und zwar hat sie das gern, she likes it. Ja, aber trotzdem, das Ganze ist also schon. Sie wird hier so eine Künstlerin. Aber eine sehr esoterische Art will sie es doch. Und ich habe diese. Aber ich bin verwirrt, denn es heißt einmal, dass sie hinstarrt auf den Todesort und dann springt der Panther oder setzt der Panther, am Schluss setzt der Panther wieder aus dem Tal des Todes. Ich weiß nicht, ob das einen kausalen Sinn hat, ob sozusagen die Bannung durch den Tod, der aus dem lieben dunklen Erdteil kommt, aus den Tabus und allem, ob diese Bannung sozusagen durchbrochen wird oder nicht. Das weiß ich nicht. Es gibt zum Beispiel Zeilen im Gedicht wie um die Büffelherde brennt das Gras oder um deine Füße kringeln sich Lianen. Die sind meines Erachtens jetzt ganz relativ gesprochen für Inge Bachmann, sind die nicht up to standard. Die sind nicht, meines Erachtens, die sind nicht das, was ich gewohnt bin, wenn ich ein Gedicht von ihr lese. Zunächst mal muss man den Titel richtig stellen. Also ja. Ich habe verstanden, Liebe dunkler Erdteil oder heißt es Liebe dunkler Erdteil? Liebe dunkler Erdteil, trotzdem. Ja, Liebe dunkler Erdteil, ja. Also ich hänge ehrlich gestanden an dem gleichen. Ja. Ich finde, dass der Exotismus dieses Gedichtes, der so sich vor in Reimen vor sich hin dichtet, bis in so ein endliches fortgesetzt werden könnte, ohne dass sich irgendetwas ändert. Ich finde, das ist also einfach ein bisschen modische Draperie. Ich spreche von diesem einen Gedicht. In Afrika hin und her, aber die Büffelherden und die Schlangen und so weiter, ich glaube, das haben wir schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts in größter Ausführung gehabt. Das meine ich hart, leider. Ja, ja, ja, eben. Ist also hart zu sagen. Ganz hart dran, ganz hart dran. Wenn dieses Gedicht mit Freiligrad verwechselt wird, dann sage ich, dann kann hier jemand nicht mehr kritisieren, wenn jemand das sagt. Dann muss er das ist auch Freiligrad. Bloß weil Afrikan, weil es in der Literaturgeschichte steht, Freiligrad habe über Afrika geschrieben. Sprache, die Metaphorik, den Rhythmus, alles. Ich will jetzt gar nicht für dieses Gedicht sprechen, aber es ist Unsinn, solche Vergleiche heranzuziehen. Ich meine, ein äußeres Motiv hängen zu bleiben, kann man noch nicht sagen, Freiligrad. Das Freiligrad, finde ich, ist ein ziemlicher Blödsinn. Ich möchte mal von dem einen Gedicht ein bisschen wegkommen. Was in der bisherigen Kritik etwas angeklungen ist, scheint mir nämlich doch auch für einige der anderen Texte zu gelten. Es sind eben für Ingeborg Bachmann einfach sanftere Tage gekommen. Ich möchte fast sagen, weichere. Und vielleicht kann man darüber nicht rechnen, oder vielleicht ist es gar kein Ding, das Kritik mehr, aber ich muss sagen, die Härteren waren mir lieber. Worauf geht nicht zurück? Ich möchte nochmal zu dem Wort, Exotismus oder sowas ähnliches, es ist doch, wenn ein Mensch, der ein Gedicht schreibt, und hat die Vision von Büffel, Elefant oder Panther, was es ist. Warum muss der jetzt in dem Augenblick, wo er diese Vision oder diese Idee oder Gedanken hat, jetzt erst überlegen und die Literaturgeschichte wälzen und nachsehen, ob das schon mal da war? Wenn es in seiner Form sagt und sagen kann, und es ist ja wunderbar gesagt, warum soll er sich dann darum scheren, dass das irgendwo schon mal aufgezeichnet ist, dass das irgendein Fremdwort hat? Das war doch ganz echt. Jetzt muss ich die Kritik verteidigen. Sie ging nicht, aber die hat nicht angefangen. Amelie hat von den Sätzen gesprochen. Ja, Sätze. Ich habe auch die Dings nicht von der Exotik als solcher gemeint, die Sache mit dem Lawrence, nicht? Ich meine, das ist offiziell gemacht. Er hat von der Form gesprochen. Nicht vom Gegenstand. Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht aber ganz richtig. Nein. Denn er hat es nicht der Woman Who Rode Away von Lawrence verglichen, also von dem Inhalt hat er gesprochen. Ja, ich finde etwas sehr erstaunlich. Falsch. Ich finde jetzt im Augenblick und muss sagen, es gefällt mir nicht ganz. Ich merke hier bei einigen eine gewisse Verstimmung, weil die Kritik scharf ist. Das ist jetzt Falsch Kriterien. Wenn die Kritik falsch ist, soll entgegen werden. Kaiser. Dazu möchte ich auch mal sagen, nicht Verstimmung habe ich das Gefühl, wenn die Kritik falsch ist, sondern man hat das Gefühl, wenn verschiedene Lager aufkommen, die sind sich gegenseitig fast böse und haben das Gefühl, wie ist es möglich, dass der andere das sagt, das ist doch denkunmöglich. Ja. Wir sind so aus dem Stadium des Experimentierens, wo jemand auch in Gottes Namen mal über das Ziel hinausgehen kann, raus, sondern er wird immer gleich auf diese Welt anschauen. Auf dieser Tagung, in dieser kontroversen Diskussion, wurde spürbar, was Jahre später, nachdem die dritte Generation von Schriftstellern auf den Stühlen der Gruppe 47 Platz genommen hatte, mit zu ihrem Ende beitrug. Immer fester sich fügende gegensätzliche Vorstellungen von Literatur, die von einer immer mehr professionalisierten Kritik als unanfechtbar ausgegeben wurden. Wohl entstand durchs kollektive Urteil immer wieder eine Quersumme in der Bewertung, doch schon längst ging es um Bewertungen, kaum mehr bloß um handwerkliche Manuskriptarbeit unter Autoren. Die Tagungen der Gruppe wurden zunehmend zur Literaturbörse und die Kritik geriet zum Vorlektorat für Verleger. Die Gruppe veränderte sich grundsätzlich. 1958, auf der Tagung in Großholzleute im Allgäu, schien diese Entwicklung schon vollzogen. Hans-Werner Richter. Es gibt jetzt drei Gruppen vor mir im Saal. Die Gruppe jene, die nur noch zuhören und sich nur in den Pausen äußern, meistens mit wohlwollenden Worten für jene, die Misserfolg hatten, mit »So schlecht war das gar nicht, was Sie gelesen haben« oder »Machen Sie sich nichts daraus, die eine Passage hat mir glänzend gefallen« oder ähnlichen Sätzen. Dann die Gruppe der Kritiker, die nicht lesen, aber alles besser wissen. Und schließlich eine Gruppe junger Autoren, die erst seit wenigen Jahren dabei sind und sich auch von den brillantesten Kritikern nicht imponieren lassen. Zu ihnen gehören Günter Grass, Martin Walser, Hans Magnus Enzensberger, Heinz von Kramer, Karl Amri. Jetzt ist es wirklich eine neue, verjüngte Gruppe 47. Aber ist es noch meine Gruppe? Ich weiß es nicht. Nur das eine weiß ich, ich wollte diese freie Entwicklung. Alles andere hätte Überalterung, Verkrustung, ja vielleicht ein literarisches Kaffeekränzchen und nicht mehr bedeutet. Nicht alle, die früher dabei waren, sind meiner Meinung. Sie ziehen sich zurück. Was in Niederpöcking sich angekündigt hatte, wurde in Großholzleute institutionell. Nicht als Ergebnis eines wohldurchdachten Plans, wie Kritiker anmerkten, sondern als natürliches Ergebnis der Entwicklung in einem wieder funktionierenden Literaturbetrieb, der hungrig auf verwertbare Literatur war. In Großholzleute wurde der Literaturbetrieb bestens bedient. Günter Grass las dort das erste Kapitel seiner Blechtrommel und um ihn herum wurden alle anderen Lesungen nebensächlich. Über Nacht stieg Grass auf zum literarischen Star. Die Verleger rissen sich um ihn. Selten hatte ein unbekannter Autor mit einem noch unvollendeten Manuskript so sehr die freie Auswahl unter ihnen wie Grass. Die Euphorie des Siegens erfasste die ganze Gruppe und Richter rief, erstmals seit 1955 wieder zur Wahl eines Preisträgers auf. Damals hatte sich Martin Walser noch mit 1000 Mark Preisgeld begnügen müssen. Diesmal stifteten 11 deutsche Verlage 5000 Mark. Und der Glanz des Preisträgers Grass strahlte in die Öffentlichkeit und von dort auf die Gruppe 47 zurück. Noch mehr als zuvor drängten nun Autoren und Kritiker, Verleger und Lektoren auf die Tagungen, von denen sie sich jeder auf seine Weise Gewinn versprachen. Und Richter, mit Hinweisen auf mögliche Gäste nun von allen Seiten versorgt, lud viele ein. Die Tagungen gerieten zu literarischen Großveranstaltungen. Und immer mehr von den alten 47ern sagten ab, auch Heinrich Böll. Ich nehme nicht mehr an den alljährlichen Tagungen regelmäßig teil, und zwar aus einem Grund, den ich sehr einfach definieren kann, aus einem quantitativen, keinem qualitativen Grund. Tagungen, an denen 150 Autoren, Kritiker, Verleger, Filmleute, Fernsehen und so weiter teilnehmen, bereiten mir eine solche Qual, dass ich nur sehr ungern dorthin gehe. Andererseits sind die Tagungen der Gruppe 47 für mich die einzige Gelegenheit, alte und sehr gute Freunde wiederzusehen, die ich sonst nie sehe, weil ja, wie Sie wissen, die Bundesrepublik keine kulturelle Hauptstadt hat, in der sich also Autoren regelmäßig treffen würden. Das ist also ein quantitativer Grund, der wichtigere. Ich fürchte, dass die Gruppe 47 nicht etwa in einer Krise ist, sondern sich zu wandeln beginnt. Sie hat eine wunderbare Funktion gehabt, sie hat Autoren zusammengeführt, sie hat Freundschaften gestiftet, einen bestimmten Stil der Kritik entwickelt, aber sie ist ein bisschen in Gefahr, zur Institution zu werden, und das halte ich nicht für gut. Die Institutionalisierung der Gruppe 47 als Literaturbörse hatte natürlich ihre Schattenseiten. Nicht jeder Autor, der las, hatte ja eine Blechtrommel zu bieten. Und wer von der Kritik nicht akzeptiert wurde, fand so leicht auch keinen Verlag. Jedenfalls keinen, dessen Chefs oder Lektoren bei den Tagungen anwesend waren. Und das wurden immer mehr. Zu den Kritikern dieser Entwicklung gehörte auch Alfred Andersch. Wenn ein Autor das Pech hatte, etwas zu lesen, was nicht ankam, dann stürzten sich die Verleger keineswegs auf ihn, sondern der war dann eigentlich geschädigt durch seine Teilnahme an dieser Tagung, während andere, die dann also erfolgreich debütierten in der Gruppe, da spielten sich, also ich habe das beobachtet, die unschönsten Konkurrenzkämpfe der Verleger um diesen Autor statt. Da fanden Hinrichtungen statt oder Überschätzungen. So konnte der berühmt-berüchtigte elektrische Stuhl zum Schleudersitz werden, zum Ruhm oder zum Absturz. Und es hat Autoren gegeben, die bereits die ersehnte Einladung Hans-Werner Richters zu einer Tagung der Gruppe 47 in der Tasche hatten und dann kurz davor absagten, weil sie dieses Risiko nicht eingehen wollten. Dazu Fritz J. Radatz. War die Gruppe 47 auch literarischer Markt? War sie Agentur für Verlage, ein Vorlektorat, sozusagen ein vorverlagertes? Muss man sagen, ja, natürlich war sie das und Gott sei Dank war sie das. Ich habe nie ganz akzeptieren können, warum das eigentlich ein Vorwurf war. Es hatte natürlich auch negative Aspekte, das darf man nicht unter den Tisch kehren. Negative Aspekte, dass die Autoren ungeheuer verängstigt waren, weil sie wussten, hier geht es um Kopf und Kragen, fällst du durch, kriegst du kein Verlagsangebot. Oder gar Autoren, die gerade mal anfingen, ein zweites Mal lasen, auf den Bauch fielen, der Verleger sich gar zurückzog. Also es war dann zum Schluss für Autoren, glaube ich, manchmal ziemlich hart und ein, was ich gesagt habe, harter Test, weil auch allmählich dann kommerzielle Interessen mit hineinspielen. Trotz aller zeitbedingten Anpassungen und Veränderungen, denen die Gruppe 47 während ihrer Entwicklung folgte, war der Weg, den Hans-Werner Richter im Zenit ihres öffentlichen Erfolges mit ihr bis zu ihrem Ende ging, nur konsequent. Lesung und Kritik waren immer noch die zentralen Tagungsereignisse, auch wenn sich deren ursprünglicher Werkstattcharakter durch die Professionalisierung der Kritik verändert hatte und die Anwesenheit von Lektoren, Redakteuren und Verlegern das Risiko der lesenden Autoren gleichsam in die Öffentlichkeit zog und so auf eine kommerziell wirksame Ebene verlagerte. Das war zweifellos eine qualitative Veränderung der ursprünglichen Form. Doch diese Form war ja nicht als unveränderbare geschaffen worden, sondern hatte sich bei den ersten Tagungen der Gruppe so ergeben. Warum sollte sich also ihr Wesen im Verlauf der Zeit nicht ändern dürfen? Zumal Richters Absicht es ja von Anfang an war, mit Hilfe der fortschrittlichen geistigen Eliten Einfluss zu nehmen auf die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in einem neuen Deutschland. Zuerst publizistisch, im Ruf. Da lag der Schwerpunkt auf der politischen Arbeit. Dann mit der Gruppe 47 mittelbarer durch Literatur, die ja vermutlich deshalb gruppenintern diskutiert und kritisiert werden sollte, damit sie umso wirksamer an die Öffentlichkeit gelange, und zwar verbürgt nicht durch das Signum Gruppe 47, sondern durch die individuelle Persönlichkeit ihres jeweiligen Autors. Die Gruppe gab immer nur den Rahmen ab für die politisch und literarisch unterschiedlich orientierten Schriftsteller. Hätte Richter sich die Gruppe 47 als politische und literarische Einheit formen wollen, wäre es unentwegt zu Grundsatzdebatten gekommen. Dass Richter gerade sie immer vermieden und, wo sie sich andeuteten, entschieden unterbunden hat, widerlegt alle Vorwürfe gegen die Gruppe 47, sie sei ein literarisches Monopol oder gar eine Art Mafia, eine linksintellektuelle Polittruppe oder gar eine geheime linke Reichsschrifttumskammer, wie sie der CDU-Politiker Dufus nannte. Allenfalls war sie Heimat und Diskussionsforum für jene heimatlosen Linken, die Antifaschisten und Antistalinisten aus eigener und historischer Erfahrung sich keiner politischen Partei verbinden wollten. Die Gruppe hatte keine Theorie und kein Programm, weder politisch noch literarisch. In beidem war sie viel differenzierter, als das von außen her wahrgenommen wurde. So hat es nie eine politische Resolution der Gruppe 47 gegeben, sondern immer nur Protestationen Einzelner, die von vielen anderen mitgetragen wurden. Nie von allen. Diese Proteste waren besonderer Natur. Die Gruppe 47 als solche konnte nicht protestieren. Sie war weder ein Verein, ein Verband, noch sonst irgendeine Körperschaft. Wer sollte da protestieren? Ich für die anderen? Das wäre nicht nur vermessen gewesen, es hätte wohl auch niemand mitgemacht. Abstimmung war auch nicht möglich. Es waren nicht immer alle anwesend. So wäre dies eine Vergewaltigung der gerade Abwesenden gewesen. Außerdem sollten Mehrheiten Minderheiten nicht reglementieren. So musste ich die Art dieser Proteste den Spielregeln der Gruppe 47 anpassen. Es mussten individuelle Proteste sein, die zusammengefasst wie kollektive Proteste wirkten. Das Verfahren war einfach und lag auf der Hand. Es wurde ein Protesttext verfasst. Jeder, der ihn unterschreiben wollte, konnte es tun. Wer nicht unterschrieb, unterschrieb eben nicht. Das Ja oder Nein eines jeden wurde respektiert. Es gab keine Zerwürfnisse deswegen. Nur war es nie die Gruppe 47, die da protestierte, obwohl es in der Öffentlichkeit so gesehen wurde. Es war vielmehr stets ein Protest von vielen Einzelgängern, die sich mit der Gruppe 47 verbunden fühlten. Insgesamt kamen aus dem Kreis der Autoren der Gruppe 47 11 Erklärungen, Aufrufe oder offene Briefe. Übungen in politischer Einmischung, die damals noch etwas galten, auch wenn sie wenig halfen. Zum Beispiel erklärten sie sich 1956 öffentlich mit dem Freiheitskampf der ungarischen Jugend, der Studenten und Arbeiter und nicht zuletzt der Schriftsteller, Künstler und Wissenschaftler gegen ihre sowjetischen Unterdrücker solidarisch. 1958 protestierten sie gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr, weil sie jede weitere Verständigung zwischen Ost und West unmöglich zu machen drohe, die Gefahr einer dritten Katastrophe für das deutsche Volk heraufbeschwöre und die Wiedervereinigung verhindern könne. 1960 nahmen Schriftsteller der Gruppe zweimal gegen den Algerienkrieg Frankreichs Stellung und attackierten, im Endeffekt sogar erfolgreich, das von Adenauer vorbereitete staatliche Deutschlandfernsehen, weil es kein Publikationsorgan unter öffentlicher Kontrolle, sondern ein Instrument der Bundesregierung sein werde. 1961 forderte eine kleine Gruppe von Intellektuellen, darunter Mitglieder der Gruppe, in einem offenen Brief an die UNO ihren Sitz nach Berlin zu verlegen, um nach dem Mauerbau die Sicherheit Berlins zu gewährleisten. 1962, als während der Berlin-Tagung der Gruppe 47 die Redaktionsräume des Spiegel durchsucht und sein Herausgeber Rudolf Augstein und andere Redakteure wegen des Verdachts publizistischen Landesverrats verhaftet wurden, erklärten sich viele Gruppenmitglieder mit Augstein solidarisch. 1965 unterzeichneten Mitglieder der Gruppe, Intellektuelle, Publizisten und über 100 Wissenschaftler, eine Erklärung über den Krieg in Vietnam. Wir schließen uns den 5000 amerikanischen Professoren und Dozenten an, die für die sofortige Beendigung des Krieges und für die Neutralisierung ganz Vietnams eintreten. Wir solidarisieren uns mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, deren Sprecher Nobelpreisträger Martin Luther King zu Demonstrationen für den Frieden in Vietnam aufgerufen hat. Wir appellieren an alle Demokraten in der Bundesrepublik, diese Erklärung und ihre politischen Forderungen zu unterstützen und in die Öffentlichkeit zu tragen. 1967 ergingen ein Aufruf gegen die Bedrohung Israels durch die arabischen Staaten und eine Erklärung zum Tod des Studenten Benno Ohnesorg, der bei Demonstrationen gegen die Anwesenheit des Schahs von Persien in Berlin von einem Polizisten erschossen wurde. Und schließlich gab es 1967 während der letzten Tagung der Gruppe 47 in der Pulvermühle noch den Aufruf einer Reihe von Schriftstellern zum Boykott der Springerpresse, die mit ihren Blättern den Kampf gegen die außerparlamentarische Opposition und die rebellierenden Studenten anheizte. Eine nicht immer genau reportierende Presse suggerierte der Öffentlichkeit, bei diesen Resolutionen handle es sich um Protestationen der Gruppe 47. Und man darf sogar vermuten, dass der listige Hans-Werner Richter trotz seiner zutreffenden Darstellung des Verfahrens, wie diese Proteste zustande gekommen waren, insgeheim nicht unglücklich darüber war, dass diese im Grunde doch moralischen Stellungnahmen zur aktuellen Politik der Gruppe 47 gut und von ihren Gegnern schlecht geschrieben wurden. Denn das Bild, das so in der Öffentlichkeit von der Gruppe 47 entstand, entsprach ja durchaus seiner eigenen Vorstellung von der Gruppe als Ort, wo Politik und Literatur sich trafen und ein moralisches Engagement bewirkten, das aus der Erfahrung der Vergangenheit gewachsen war und eine nonkonformistische, und das heißt für die 50er und frühen 60er Jahre, eine oppositionelle Haltung ausbildete. Politik unmittelbar in die Gruppe zu tragen, hat Richter immer vermieden. Außerhalb der Gruppe 47 aber hat er seine politischen Vorstellungen umzusetzen versucht. Etwa im politischen Diskussionsforum des Grünwalder Kreises oder in der Anti-Atom-Bewegung. Und nicht zuletzt als politischer Publizist und Schriftsteller. Leistungen Richters, die von der öffentlichen Wirkung der Gruppe 47, als deren Leiter er galt, immer verdeckt wurden. Und mit Beginn der 60er Jahre hatten sich ja auch einige Autoren der Gruppe 47, allen voran Günter Grass, für die deutsche Sozialdemokratie und die Wahl Willy Brandts zum Bundeskanzler öffentlich engagiert. Die 60er Jahre brachten der Gruppe 47 zweierlei: enorme Publizität und das Ende. Beides hat miteinander zu tun. Nachdem die Herbsttagung 1960 in Aschaffenburg überlaufen wurde, wollte Richter seine Einladungen für die nächsten Tagungen in Görde, Berlin und Saulgau 1961 bis 1963 auf den engeren Kreis der alten Mitglieder konzentrieren. Doch auf Dauer hielt er dem Ansturm der jüngeren Autoren auf die Gruppe nicht stand. Er selbst schwankte in seinem Urteil. 1962 schon äußerte er in einem Brief, die Gruppe sei ein typisches Produkt der Nachkriegszeit und die gehe nun zu Ende. Nun müsse man mit der Gruppe 47 eigentlich aufhören. Im selben Jahr aber antwortete er auf die Frage nach dem Absterben und der Überalterung der Gruppe 47. Ich glaube nicht, dass davon Absterben überhaupt die Rede sein kann, im Augenblick jedenfalls nicht und in diesen Jahren noch nicht. Und von Überalterung überhaupt nicht, weil ja das ist auch merkwürdig. Es kommen ja immer wieder die Jungen dazu. Heute dominieren in der Gruppe 47 die 30-Jährigen. Es ist ein lebendiger Organismus, wenn man so sagen will. Nicht? Ja. Es wächst von unten immer wieder nach und deswegen kann sie gar nicht veralten. Dann müssten also die 30-jährigen Schriftsteller schon veraltet sein, die vor 2 Jahren eigentlich erst auftauchten, nur vor 3 Jahren. Aber das, glaube ich, ist nicht so. Und als Organisationsform, sie hat ja keine Organisationsform, sie kann gar nicht veralten. Sie kann nicht veralten, weil sie immer Zustrom hat von unten. Doch die damals Mit-30er waren berühmt und durch sie war die Gruppe berühmt. Und dieser Ruhm zog eine nächste Generation von Schriftstellern an, die dritte Nachrichter. Groß geworden in den 50er Jahren, ohne die geringste Erfahrung mit dem Krieg, den ja zum Beispiel Grass und Walser noch selbst miterlebt hatten. Eine Generation von Autoren, die von den Universitäten kam, Firmen in Theorie und im Umgang mit den neuesten ästhetischen Verfahren. Eine neue Generation, die, wie Richter einmal geschrieben hat, begabter war als die alte und intoleranter. Sie drängte in die Gruppe, weil sie damals in der Bundesrepublik das einzige wirksame Forum zur Beförderung einer schriftstellerischen Karriere war. Die Öffnung der Gruppe für diese Generation war unumgänglich, wenn die Gruppe weiter bestehen sollte. Und doch war sie auch ein Grund für ihr Ende, wie Joachim Kaiser zutreffend anmerkt. Die Gruppe bestand nun also plötzlich aus erstens relativ erfolgreichen, zweitens relativ alten Leuten. Wo Richter nun tatsächlich ein älterer Herr war, jetzt war ihm die junge Literatur verhältnismäßig ferngerückt. Da kannte er sich, grob gesagt, nicht mehr so aus. Da kannten wir uns auch nicht mehr so aus. Die stellten sich das halt damals anders vor, die Jüngeren. Es war ein Generationsgegensatz auch innerhalb der Gruppe. Und vor allen Dingen war es der Umstand, dass Hans-Werner Richter und die, sozusagen der innere Kreis der Gruppe, dass die über die damals 20-Jährigen, also über die Brinkmanns und über die ganz moderne, auch lyrische Literatur, die Poesie konkret und so weiter, das lag diesen Realisten eigentlich nicht. Und darum bekam die Gruppe etwas nicht mehr ganz Kompetentes für den jeweils vordersten Standpunkt der Literatur. Auf dieses Unverständnis der Gruppe gegenüber neuen, die überkommene Poetik der bloßen Deskription außer Kraft setzenden oder zumindest in Frage stellenden literarischen Artikulationsformen zielte Peter Handke, als er auf der vorletzten Tagung der Gruppe 1966 an der amerikanischen Universität Princeton die literarische und kritische Praxis der Gruppe 47 prinzipiell attackierte. Ich bemerke, dass in der gegenwärtigen deutschen Prosa eine Art Beschreibungsimpotenz vorherrscht. Man sucht sein Heil in einer bloßen Beschreibung, was von Natur aus schon das Billigste ist, womit man überhaupt Literatur machen kann. Denn wenn man nichts mehr weiß, dann kann man immer noch Einzelheiten beschreiben. Es wird überhaupt keinerlei Reflexion gemacht. Es wird eine Philosophie vorgegeben, eine Weltanschauung vorgegeben, indem man so tut, dass es gäbe es nur die Beschreibung von Einzelheiten und Vorgängen. Und das ist auch eine Art Cinema Verité der Literatur, meiner Ansicht. Es ist zwar zu sehen, dass gewisse Fehler der alten Literatur nicht mehr gemacht werden, zum Beispiel wird mit Metaphern sehr vorsichtig umgegangen. Aber es ist zu beobachten, dass also vor allem die Errungenschaften dieser neuen Literatur in einer Negation bestehen. Dass also die Fehler oder die Klischees der alten Literatur zwar abgeworfen wurden, dass aber das Heil keineswegs in einer neuen Position gefunden wurde, sondern in einer ganz primitiven und öden Beschränkung auf diese sogenannte neue Sachlichkeit. Das Übel dieser Prosa besteht darin, dass man sie ebenso gut aus einem Lexikon abschreiben könnte. Man könnte den Sprachduden, diesen Bilderduden verwenden und nun diese Bilder ausschlagen und auf die einzelnen Teile hinweisen. Und dieses System wird hier angewendet und wird vorgegeben, Literatur zu machen, was eine völlig läppische und idiotische Literatur ist. Und die Kritik ist damit einverstanden, weil eben ihr überkommenes Instrumentarium noch für diese Literatur ausreicht, gerade noch hinreicht. Weil die Kritik ebenso läppisch ist wie diese läppische Literatur. Wenn nun eine neue Sprachgestik auftaucht, so kann die Kritik nichts anderes, vermag die Kritik nichts anderes, als eben zu sagen, entweder zu sagen, das ist langweilig, sich in Beschimpfungen zu ergehen oder auf gewisse einzelne Sprachschwächen einzugehen, die sicher noch vorhanden sein werden. Das ist die einzige Methode. Weil die Kritik, das Instrumentarium, das Überkommene eben hier nicht mehr hinreichen kann, während sie bei dieser läppischen Beschreibungsliteratur eben noch hinreicht, weil es eben hier adäquat ist. Das Instrumentarium der Kritik ist genau dieser Literatur adäquat, die hier im Vorgang ist. Damit war nun tatsächlich eine jener Grundsatzdebatten angezettelt, die Hans-Werner Richter immer hatte vermeiden wollen. Und auch diesmal, die Erheiterung der Gruppe während Handkes Ausführungen lässt es ahnen, wäre dieser Angriff vermutlich ins Leere gelaufen, hätte nicht Hans Meyer die Bewertungen Handkes aufgegriffen und noch vertieft. Und damit Handkes Attacke auf die formalen wie auch inhaltlichen literarischen Prinzipien der Gruppe 47 geadelt. Und ich bin auch froh, dass Hans-Werner Richter, obwohl an sich das sonst nicht üblich war, ihn ausreden ließ. Hier ist ein aufgestautes Unbehagen zum Ausdruck gekommen. Was Handke meint, ist folgendes. Ja, warum soll ich Handke nicht gegen Handke verteidigen? Dass Handke zweifellos nicht nur in der Ausdrucksweise, sondern auch in der Ästhetik, die er vertritt, sehr Richtiges mit, wie mir scheint, sehr Falschem verbindet, sollte doch nicht daran hindern zu sehen, was an diesen Dingen über seinen eigenen Fall und seine eigene Kritik hinaus gültig ist. Grass hat mit Recht gestern den Ausdruck von der Bundesrepublik als ein Problem des neuen Biedermeier gesprochen. Die Literatur, die wir hier in vielen Fällen erlebt haben, ist eine Literatur, die Reflex einer neu restaurativen biedermeierlichen Gesellschaft ist, deren typische Züge ein Quietismus, ein Establishment ist und die in erschreckendem Sinne auch einen Weg des Zurück zur Natur gibt, die nicht etwa eine rousseauistische ist, sondern die eine verdinglichte Welt dadurch darstellt, dass sie sich in die Naturlandschaft flüchtet. Das hängt einmal mit Zuständen in der Bundesrepublik, mit soziologischen Problemen zusammen. Das ist zum anderen bei vielen von denen, die hier gelesen und geschrieben haben, natürlich auch eine Reaktion auf die unzulängliche Ästhetik des sozialistischen Realismus, einer falschen Form der Engagementsliteratur, gegen die nun eine falsche Literatur des Status quo gesetzt wird. Und das scheint mir in der Tat eine bedenkliche Situation zu sein. Insofern hat Handke vollkommen recht gehabt, dass er seinen Unbehagen Ausdruck gegeben hat, indem er gesagt hat, was schreiben denn eigentlich die deutschen Schriftsteller hier? Wie sehen sie die Welt? Wie sehen sie den Menschen? Wie kommt es, dass ihnen hier eigentlich die Menschen ununterbrochen in der Prosa zu Stillleben degenerieren? Und Handke hat vollkommen recht, wenn er sagt, die Kritik auch hier im Saal macht es sich zu leicht, sie geht zu sehr gefällig auf diesen Zustand ein, statt die Frage dieses Zustands und seiner Berechenbarkeit zu stellen. Insofern finde ich sehr gut, dass wir diese Diskussion führen. Aber diese Diskussion wurde dann doch nicht geführt, jedenfalls nicht in der Gruppe 47. Stattdessen eröffnete mit Hilfe älterer Autoren wie Robert Neumann und Hans-Erich Nossack, die nie bei der Gruppe 47 gewesen waren, die Zeitschrift Konkret mit Klaus-Rainer Röhl und Ulrike Meinhof einen, so Röhl wörtlich, Feldzug von links gegen die Gruppe. Vor allem wurden da die alten Klischee-Vorwürfe wieder hervorgezogen. Sie unterschieden sich kaum von jenen der rechten Gruppenkritiker. Nur in einem Kommentar Ulrike Meinhofs wurde ausgesprochen, worin die Unvereinbarkeit zwischen dem Selbstverständnis der Gruppe 47 und der neuen Generation von Schriftstellern und Publizisten bestand. Sie schrieb: Bei näherem Hinsehen war die Gruppe nie linker als die SPD. Ihr Linksimage ist sowohl begründet, wie das Oppositionsimage der SPD vor der Großen Koalition war. So besehen stellt sich die Gruppe als Sozialdemokratie in der Literatur und unter den deutschen Schriftstellern dar. Wäre die Gruppe 47 links, würde sie spätestens jetzt ihre Organisationsform und Binnenstruktur diskutieren. Die Linken würden den Rechten den Gruppensegen entziehen. Damit attackierte Ulrike Meinhof nicht nur das Engagement einiger Gruppenmitglieder in Wahlkämpfen für die SPD. Damit benannte sie ein prinzipielles Symptom. Tatsächlich war nun die Nachkriegszeit zu Ende, in deren Klima die Gruppe 47 entstanden war. Die Gruppe war politisch und literarisch mit ihren Vorstellungen an einen Zielpunkt gelangt. Ihr Literaturprogramm war erfolgreich geworden und einiges von ihrem vagen Politikverständnis, das immer auf Reform, nie auf Revolution angelegt war, hatte sich durchgesetzt. Die Gruppe 47 war, ob sie es wollte oder nicht, in eine Repräsentationsrolle hineingewachsen, die ihr mit politischen und literarischen Argumenten von der jungen Generation aber bestritten wurde. Sie gehörte zum bundesrepublikanischen Status quo, doch eben den stellte diese junge Generation in Frage. Da war keine Verständigung mehr möglich. Nicht wenige aus dieser jungen Generation, von denen einige bald auch ihre kulturrevolutionären Wortführer wurden, gehörten ja zu jenem Nachwuchs der Gruppe 47, der ihr das Überleben garantierte. Und sie fanden Unterstützung bei einigen der älteren Gruppenmitglieder. Damit war das Auseinanderbrechen der Gruppe 47 ihr Ende also programmiert. Hier die Meinungen zum Ende der Gruppe von drei ihrer prominenten Mitglieder, Klaus Wagenbach, Fritz J. Radatz und Erich Fried. Das war halt eine Versammlung von Klassikern, ne? Auch mit dem entsprechenden pompösen Gehabe. Und also sie bekam etwas, ja, wie soll man es sagen, etwas Honorationmäßiges, nicht? Das spielt sicher eine Rolle. Also wenn so ein Punkt eintritt, dann muss irgendwie ein Aufstand stattfinden oder was, nicht? Und die Sache sich von innen heraus erneuern oder sich spalten oder geht eben einfach zu Ende. Nicht? Dieser Punkt war sicher erreicht. Und nun kam eine schon wieder jüngere Generation, eben von Studenten aus den Universitäten, die inzwischen sich mit Soziologie, mit Politologie, mit Geschichte auf ganz andere Weise, mit etwa Theorie des Faschismus beschäftigt hatten und die ganz bestimmte, sehr viel präzisere politische Vorstellungen hatten. Für diese, nennen wir es jetzt mal Studentengeneration, waren eigentlich die Leute der Gruppe 47 alte Säcke. Literarische Papas, die sie mit ihren verhältnismäßig läppischen Anti-Springer-Resolutionen oder Pro-Augstein-Resolutionen nicht recht ernst nahmen, weil tatsächlich keiner von denen irgendeinen gesellschaftspolitischen Ansatz hatte, mit wenigen Ausnahmen, weil Walser, Lettau fingen an, sich dem anzunähern, aber die meisten waren allenfalls, sagen wir mal, krittelnd, spöttisch in ihrer Grundhaltung, Phänomene zersetzend, aber nie tatsächlich die Ursachen, gesellschaftliche Ursachen auch nur analysieren, geschweige denn fähig, ein Modell für neue Gesellschaftsformen zu entwickeln. Da kam also ein Bruch, der mit ganz bestimmten verschiedenen Wertigkeiten in den politischen Vorstellungen zusammenhing. Wenn überhaupt, dann kann man vielleicht sagen, dass die Autoren der Gruppe 47 diesen Staat aber ein bisschen verbessert, also reformistisch sahen, während die neue Generation eben in der Studentenbewegung einen anderen Staat wollten. Ich glaube im Wesentlichen war es das, dass eine Institution wie die Gruppe, wenn sie sich nicht weiterentwickelt und nicht irgendwas Neues tut und nicht besser wird, dass sie dann überaltern muss. Es war sicher nicht die Studentenbewegung, die der Gruppe irgendwie ein Ende bereitet hat, nicht einmal ein Ende bereiten wollte. Die Demonstration der Studenten hatte ja höchstens die Absicht, die Gruppe dazu aufzufordern, mehr zu tun und sich stärker zu engagieren als bisher und nicht etwa Selbstmord zu begehen. Ein Ende durch Selbstmord oder Altersschwäche? Die Gruppe 47 passte wohl einfach nicht mehr in die Zeit. Zu den literarischen Fraktionierungen, die schon in Niederpöcking 1957 und Großholzleute 1958 sichtbar geworden waren, kamen nun auch die politischen. Einige Autoren wollten eine andere Gruppe oder sie wollten mit der Gruppe etwas anderes als Hans-Werner Richter. Jedenfalls fand 1967 in der Pulvermühle in Oberfranken die letzte Tagung statt. Eine weitere war geplant, 1968 bei Prag. Sie wurde vom Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts verhindert. Und damit wurde ein Plan Richters vereitelt. Nach der geplanten Tagung in Prag wollte er nicht mehr zur Gruppe einladen, sondern zu den Anfängen zurückkehren, zur Politik. Wieder einmal wollte er den alten Ruf, mit dem alles angefangen hatte, neu herausbringen. Doch auch dazu kam es nicht. So wie die Gruppe 47, laut Hans-Werner Richter, ja nie gegründet worden, sondern bloß entstanden war, so löste sie sich auch auf. Es gab sie einfach deshalb nicht mehr, weil Hans-Werner Richter keine Einladungskarten mehr verschickte. Das Netzwerk der Freund und Feindschaften, das die Gruppe eigentlich ausmachte, bestand noch eine Weile fort. Immer wieder mal kam eine Anfrage an Richter, ob er nicht denn doch wieder. Aber Richters Postkarten blieben aus. Bis 1977. Da lud er zum 30. Geburtstag der Gruppe einige der alten 47er noch einmal ein. Man las fast wie zu alten Zeiten. Vermutlich etwas wehmütiger. Und man kritisierte ein wenig. Vermutlich etwas freundlicher. Und dann sagte Richter, jetzt ist Schluss. Und nun war wohl wirklich Schluss. Nur 1990, 3 Jahre vor seinem Tod, haben Hans-Werner Richter und ein paar ganz unermüdliche Gruppenfreunde auch noch die ausgefallene Tagung bei Prag nachgeholt. In einer nun freien, damals noch tschechoslowakischen Republik. Aber diese nostalgische Versammlung hatte mit den alten Tagungen der Gruppe 47 nur noch wenig gemeinsam. Damit war nun endgültig ein Phänomen an sein Ende gekommen, das es erst zweimal, dann nur noch einmal für ein paar Tage im Jahr gegeben hatte und das danach gleichsam nur noch atmosphärisch existierte. So etwas reizt natürlich dazu, Legenden auszubilden. Auch Hans-Werner Richter hat heftig dazu beigetragen. Ein aufgeklärter, absoluter Monarch, der in 20 Jahren 29 Mal für ein paar Tage einen Haufen feierfreudiger und trinkfester, eitler und eifernder, befreundeter und dann wohl auch verfeindeter Literaten regierte. Diese besondere Gruppenatmosphäre war nach 1967 wohl nicht mehr zu haben. Da las in der Pulvermühle wieder einmal auch Günter Eich. Er las einen seiner neuen Maulwürfe. Und die Gruppe 47, sie lachte zum letzten Mal. Was ich am meisten auf der Welt hasse, sind meine Eltern. Vater Staat und Mutter Natur. Wo ich auch hingehe, sie verfolgen mich, da nützt kein Umzug, kein Ausland. Kaum habe ich einen Stuhl gefunden, öffnet sich die Tür und einer von beiden starrt herein. Ich werfe einen Federhalter ganz umsonst. Sie tuscheln miteinander, sie verstehen sich. In der Küche sitzt der Haushalt, bleich, hager und verängstigt. Er ist auch ekelhaft und manchmal tut er mir leid. Er ist nicht mit mir verwandt, ist aber auch nicht wegzubringen. Eine halbe Stunde habe ich Freude an Literatur. Böll, denke ich, ist so viel besser als Konrad Ferdinand Meyer. Aber dann kommt sie wieder mit blutverschmiertem Mund und zeigt mir ihr neues Modell. Alles zweigeteilt, sagt sie. Ein Stilprinzip, Männchen und Weibchen. Was Besseres fällt dir auch nicht ein, sage ich. Tu nicht so, alter Junge, sagt sie. Hier, die Gottesanbeterin. Während sein Hinterleib sie begattet, frisst sie seinen Vorderleib. Pfui Teufel, Mama, sage ich, du bist unappetitlich. Aber die Sonnenuntergänge, kichert sie. Ich versuche mich zu beruhigen und will ein paar Zeilen an meiner Bakunin-Biografie schreiben. Da hat dich der Marx aber ganz schön fertig gemacht, Michael Alexandrowitsch, sage ich laut. Und schon steht Papa im Zimmer. Er fieselt an einem Rekrutenknochen. Ich ziehe unter seinem misstrauischen Blick den Staatsanzeiger über mein Manuskript. Du singst zu wenig, sagt er. Und ich merke erst, als er wieder hinaus ist, dass er mein Portemonnaie mitgenommen hat. In der Küche weint der Haushalt. Ich mache die Augen zu, stopfe mir die Finger in die Ohren mit Recht. Sie hörten die Gruppe 47.